der breiten Straße. Wir laden Sie heute in die Welt der Kurven und Maße, zu entschleiern vor Ihrem Kennerblick die Geburtsstunde der Physik. Sie sehen das Leben des großen Galileo Galilei, den Kampf des Fallgesetzes mit dem Gratias Dei, der Wissenschaft mit der Obrigkeit, an der Schwelle einer neuen Zeit. Sie sehen die Wissenschaft jung, geil und drall, und Sie sehen Ihren Sündenfall. Sie muss essen. Und ihr wird Gewalt getan, und so kommt sie auf die schiefe Bahn und wird die Meisterin der Natur, billige Gesellschaftstour. Noch ist das Wahre nicht die Ware, doch hat es schon die Sonderbare, das ist die vielen nicht erreicht und macht ihr Leben schwer statt leicht. Solche Betrachtung scheint uns heute aktuell. Die neue Zeit läuft ab. Besonders schnell. Das Licht des Wissens hell zu Padua aus einem kleinen Haus. Galileo Galilei rechnete aus. Die Sonne steht still. Die Erde kommt von der Stelle. Die Sonne steht still. Die Erde kommt von der Stelle. Die Sonne steht still. Die Erd kommt von der Stelle. Das ist ein Sphärenglobus. Ist das, wie alle meinen, dass die Welt ist? Ja. Oh. Ein Kutscher hat ihn gebracht. Er ist ein Geschenk des Hofes von Neapel. Die sollten mir lieber Geld schicken. Und was soll das? Das Ding zeigt, wie sich die Gestirne um die Erde bewegen, nach Ansicht der Alten. Na und wie? Das ist kompliziert. Ich denke schon, ich kann's verstehen. So, untersuchen wir es. Juhu! Zuerst das Erste. Beschreibung. In der Mitte ist ein kleiner Stein. Das ist die Erde. Drumherum sind immer beieinander Schalen. Wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind die kristallenen Sphären. Auf den Schalen sind Kugeln angemacht. Die Gestirne. Da sind Bänder, auf denen sind Wörter gemalt. Was für Wörter? Sternnamen. Als wie? Die unterste Kugel ist der Mond, steht drauf. Und darüber ist die Sonne. Und jetzt lass die Sonne laufen. Das ist schön. Wir sind so eingekapselt, Herr Galilei. Findest du? Ja, das fühlte ich auch, als ich das Ding zum ersten Mal sah. Einige fühlten das. Mauern und Schalen und Unbeweglichkeit. Durch 2000 Jahre glaubte man, dass die Sonne und alle Gestirne des Himmels sich um die Menschheit drehen. Aber jetzt fahren wir raus, Andrea. In großer Fahrt. Jetzt heißt es, da es so ist, bleibt es nicht so. Denn alles bewegt sich, mein Freund. In Siena, als junger Mensch, sah ich, wie ein paar Bauleute eine tausendjährige Gepflogenheit, Granitblöcke zu bewegen, durch eine neue und zweckmäßigere Anordnung der Seile ersetzten nach einem Disput von 5 Minuten. Da und dann wusste ich, die alte Zeit ist herum und es ist eine neue Zeit. Ich sage voraus, dass noch zu unseren Lebzeiten auf den Marktplätzen von Astronomie gesprochen werden wird. Es wird diesen neuerungssüchtigen Menschen unserer Städte gefallen, dass eine neue Astronomie nun auch die Erde sich bewegen lässt. Denn wo der Glaube 1000 Jahre gesessen hat, eben da sitzt jetzt der Zweifel. Den gefeierten Wahrheiten wird auf die Schulter geklopft, was nie bezweifelt wurde. Das wird jetzt bezweifelt. Wie sagt der Dichter? O früher Morgen des Beginnens, o Hauch des Windes, der von neuen Küsten kommt. Aber ich sehe da mit eigenen Augen, dass die Sonne abends woanders hält als morgens. Da kann sie doch nicht stille stehen. Nie und nimmer. Du siehst, was siehst du? Du siehst gar nichts. Du glotzt nur. Glotzen ist nicht sehen. Also. Das ist die Sonne. Setz dich. Wo ist die Sonne? Rechts oder links? Links. Und wie kommt sie nach rechts? Wenn sie nach rechts tragen, natürlich. Nur so? Wo ist jetzt die Sonne? Rechts. Und hat sie sich bewegt? Das nicht. Was hat sich bewegt? Ich. Falsch, dumm kommt der Stuhl. Aber ich mit ihm. Natürlich. Der Stuhl ist die Erde. Du sitzt drauf. Aber was machen Sie eigentlich mit meinem Jungen, Herr Galilei? Ich lehre ihn sehen, sagte ich. Indem Sie ihn im Zimmer herumschleppen. Lass doch, Mutter, das verstehst du nicht. So, aber du verstehst das. Wie? Sie bringen ihn noch so weit, dass er behauptet, 2 mal 2 ist 5. Er verwechselt alles, was Sie ihm sagen. Gestern Abend bewies er mir schon, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Er ist fest überzeugt, dass ein Herr namens Kopernikus das ausgerechnet hat. Hat es der Kopernikus die ausgerechnet, Herr Galilei? Sagen Sie doch selber! Was? Sie sagen ihm wirklich einen solchen Unsinn? Dass er es in der Schule herumplappert und die geistlichen Herren zu mir kommen, weil er lauter unheiliges Zeug vorbringt. Sie sollten sich schämen. Herr Galilei. Aufgrund unserer Forschungen, Frau, sagt die, haben nach heftigem Disput Andrea und ich Entdeckungen gemacht, die wir nicht länger der Welt gegenüber geheim halten können. Eine neue Zeit ist angebrochen. Ein großes Zeitalter, mit dem zu leben eine Lust ist. So, und hoffentlich können wir auch den Milchmann bezahlen in dieser neuen Zeit. Ein junger Herr, der Unterricht wünscht, sehr gut angezogen und bringt einen Empfehlungsbrief. Tun Sie mir den einzigen Gefallen und schicken Sie den nicht auch wieder weg. Ich denke an die Milchrechnung. Einiges haben wir gestern also doch verstanden. Ich habe es nur gesagt, damit es sich wundert. Aber es stimmt nicht. Aha. Hier geht es zu wie in einem Taubenschlag. Guten Morgen, Herr. Mein Name ist Ludovico Marsili. Sie waren in Holland. Wo ich viel von Ihnen hörte, Herr Galilei. Ihre Familie besitzt Güter in der Campagna. Die Mutter wünscht, dass ich mich ein wenig umsehe, was in der Welt sich zuträgt. Und so weiter. Und Sie sahen in Holland, dass in Italien zum Beispiel ich mich zutrage. Und da die Mutter wünscht, dass ich mich auch in den Wissenschaften etwas umsehe... Privatunterricht 10 Scudi pro Monat. Sehr wohl, Herr. Was sind Ihre Interessen? Pferde. Aha. Ich habe keinen Kopf für die Wissenschaften, Herr Galilei. Aha. Unter diesen Umständen sind es 15 Scudi pro Monat. Sehr wohl, Herr Galilei. Ich werde Sie in der Frühe dran nehmen müssen. Es wird auf deine Kosten gehen, Andrea. Verstehst du? Zahlst nichts. Sie werden Geduld mit mir haben müssen, Herr Galilei. Hauptsächlich, weil es in den Wissenschaften immer anders ist, als der gesunde Menschenverstand es einem sagt. Aha. Nehmen Sie zum Beispiel dieses Rohr, das Sie in Amsterdam verkaufen. Ich habe es genau untersucht. Eine Hülse aus grünem Leder und zwei Linsen. Eine so und eine so. Ich höre eine vergrößert und eine verkleinert. Und jeder vernünftige Mensch würde annehmen, sie gleichen einander aus. Falsch! Man sieht alles fünfmal so groß durch das Ding. Das ist Ihre Wissenschaft. Was sieht man fünfmal so groß? Kirchturmspitzen, Tauben, alles, was weit weg ist. Haben Sie solche Kirchturmspitzen selber vergrößert gesehen? Jawohl, Herr. Und das Rohr hatte zwei Linsen? Das sah so aus. Wie alt ist die Erfindung? Ich glaube, nicht älter als ein paar Tage, als ich Holland verließ. Jedenfalls nicht länger auf dem Markt. Und warum muss es Physik sein? Warum nicht Pferdezucht? Die Mutter meint, ein wenig Wissenschaft sei nötig. Alle Welt nimmt heutzutage ihren Wein mit Wissenschaft, wissen Sie? Sie könnten ebenso gut eine tote Sprache wählen. Oder Theologie. Das ist leichter. Gut, kommen Sie Dienstagmorgen. Schau mich nicht so an. Ich habe ihn genommen. Weil du mich zur rechten Zeit gesehen hast. Der Kurator von der Universität ist draußen. Den bring rein, der ist wichtig. Das sind vielleicht 500 Scudi. Dann brauche ich keine Schüler. Guten Morgen, leihen Sie mir ein Scudo. Schicken Sie Andrea zum Brillenmacher. Um zwei Links. Hier sind die Maße. Ich komme, um Ihnen Ihr Ansuchen um Erhöhung des Gehaltes auf 1000 Goldskudi zurückzubringen. Ich kann es bei der Universität leider nicht befürworten. Sie wissen, mathematische Kollegien bringen in der Universität nun einmal keinen Zustrom. Mathematik ist eine brotlose Kunst. Sozusagen. Nicht, als ob die Republik sie nicht über alles schätzte. Sie ist nicht so nötig wie die Philosophie, noch so nützlich wie die Theologie. Ah, sie verschafft den Kennern doch so unendliche Genüsse. Mein lieber Mann, ich kann nicht auskommen mit 500 Scudi im Jahr. Haben Sie keine Privatschüler? Herr, ich habe zu viel. Ich lehre und lehre. Und wann soll ich lernen? Vergessen Sie nicht ganz, dass die Republik vielleicht nicht so viel bezahlt, wie gewisse Fürsten bezahlen, dass sie aber die Freiheit der Forschung garantiert. Bis nach Holland weiß man, dass Venedig die Republik ist, in der die Inquisition nichts zu sagen hat. Und das ist einiges wert für Sie, der Sie Astronom sind. Also in einem Fach, wo seit geraumer Zeit die Lehre der Kirche nicht mehr mit dem schuldigen Respekt geachtet wird. Herrn Giordano Bruno haben Sie von hier nach Rom ausgeliefert, weil er die Lehre des Kopernikus verbreitete. Nicht, weil er die Lehre des Kopernikus verbreitete. Die übrigens falsch ist, sondern weil er kein Venezianer war und auch keine Anstellung hier hatte. Sie können den Verbrannten also aus dem Spiel lassen. Vielleicht zeigen Sie den Herrn von der Signoria einmal diese Untersuchungen über die Fallgesetze und fragen Sie, ob das nicht ein paar Scudi mehr wert ist. Es ist unendlich viel mehr wert, nicht Herr Galilei. Nicht unendlich viel mehr wert, sondern 500 Scudi mehr, Herr. Scudi wert ist nur, was Scudi bringt. Ihr Unglück ist Ihr Fach, Herr Galilei. Ich verstehe. Freier Handel, freie Forschung. Freier Handel mit der Forschung, wie? Machen Sie doch wieder mal was so Hübsches wie Ihren famosen Proportionalzirkel. Mit dem Anliegenden ausziehen, die Zinseszinsen eines Kapitals berechnen und die Schwere von Kanonenkugeln bestimmen kann. Schnickschnack. Sie sind ein unzufriedener Mensch, Herr Galilei. Ein großer, aber unzufriedener Mann. Ja, ich bin unzufrieden. Und das ist es, was ihr mir noch bezahlen würdet, wenn ihr Verstand hättet. Denn ich bin mit mir unzufrieden. Aber stattdessen sorgt ihr, dass ich es mit euch sein muss. Ihr verbindet dem Ochsen, der da drischt, das Maul. Ich bin 46 Jahre alt und habe nichts geleistet, was mich befriedigt. Da möchte ich Sie nicht länger stören. Danke. Der Scooter hat nicht gereicht. Ich musste meinen Rock da lassen. Pfand! Was wirst du ohne Rock im Winter machen? muss dir etwas sagen, Andrea. Sprich nicht zu anderen Leuten von unseren Ideen. Warum denn nicht? Die Obrigkeit hat es verboten. Aber es ist doch die Wahrheit! Aber sie verbietet es. In diesem Fall kommt noch etwas dazu. Wir Physiker können immer noch nicht beweisen, was wir für richtig halten. Selbst die Lehre des großen Kopernikus ist noch nicht bewiesen. Gib mir die Linsen. Ich möchte auch Physiker werden, Herr Galilei. Das glaube ich, angesichts der Unmenge von Fragen, die es auf unserem Gebiet zu klären gibt. Schau einmal da durch, Andrea. Oh, heilige Maria, der Campanile. Ich kann sogar die Kupferlettern lesen. Grazia Dei. Das bringt uns 500 Scudi. Was ein großer Mann tut, doch Galileo aß gern gut. Nun hört und seid nicht blind darauf, die Wahrheit übers Teleskop. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich den Karneval hier durchstehen werde. Die meinen hier wieder, sie kriegen einen lukrativen Schnickschnack, aber es ist viel mehr. Sagredo, ich habe das Rohr heute Nacht auf den Mond gerichtet. Dir, Dusche! Eure Exzellenz, hohe Signoria, bevor Herr Galileo Galilei, Professor der Mathematik an Ihrer ruhmvollen Universität Padua, der Signoria von Venedig das von ihm erfundene neue Fernrohr als Geschenk überreicht, erlauben Sie mir, im Namen der Universität ein Schreiben zu verlesen, das genannter Herr Galilei an den Dogen gerichtet. Was hast du gesehen? Er leuchtet nicht selbst. Was? Als Lehrer der Mathematik an der Universität in Padua habe ich es stets als meine Aufgabe betrachtet, nicht nur meinem hohen Lehrauftrag zu genügen, sondern auch durch nützliche und außerordentliche Erfindungen der Regierung der Republik außergewöhnliche Vorteile zu verschaffen. Von eigenem Licht keine Spur. Von aller schuldigen Demut. Verstehst du, was das bedeuten kann? Vollkommen neues Instrument vorführen und überreichen. Mein Fernrohr oder Teleskop. Entstanden in ihrem weltberühmten großen Arsenal, gebaut nach den höchsten wissenschaftlichen und christlichen Grundsätzen. Frucht 17-jähriger, geduldiger Forschung ihres ergebenen Dieners Galileo Galilei. Was schließt du daraus? Es stimmt fast zu genau. Ich bin natürlich sehr misstrauisch gegen jede vorschnelle Folgerung. 2 Stunden früher entdecken, als er unseransichtig wird. So können wir seine Stärke beurteilen, um uns zur Verfolgung, zum Kampf oder zur Flucht zu entschließen. Sagredo! Und nun, Exzellenz, hohe Signoria, bittet Herr Galilei, dieses Instrument seiner Erfindung, dieses Zeugnis seiner Intuition, aus der Hand seiner reizenden Tochter entgegenzunehmen. Der Kanal liegt wie ein Buch vor einem. Ich sage dir, die Astronomie ist seit 1000 Jahren stehen geblieben, weil sie kein Fernrohr hat. Man kann die Befestigung von Santa Rosita sehen. Weißt du, woraus die Milchstraße besteht? Nein. Ich weiß es. Auf dem Boot, dort essen Sie zum Mittag. Bratfisch. Herr Galilei, ich habe Appetit. Reiner Zeitverlust. Du wirst deinen Fleischer bezahlen können, Alter. Mit dem Ding sieht man zu gut, Herr Galilei. Man wendet sich an dich. Ich werde meinen Frauenzimmern sagen müssen, dass das Baden auf dem Dach nicht mehr geht. Ich frage mich sogar, ob man mit dem Ding nicht eine gewisse Leere nachweisen kann. Nimm dich zusammen! Herr Galilei! Seine Exzellenz, der Doge. Sind Sie zufrieden, Exzellenz? Unglücklicherweise brauchen wir in der Republik immer einen Vorwand für unsere Stadtväter, um unseren Gelehrten etwas zukommen zu lassen. Wir brauchen den Vorwand. Hey Galilei, Ihre 500 Scudi sind unter Dach. Die 500 Scudi? Richtig, die 500 Scudi. Ja. Vater, Ludovico will dir gratulieren. Ich gratuliere, Herr. Ich habe es verbessert. Ja, Herr. Sie machten das Futteral rot. In Holland war es grün. Was hast du denn? Ich glaube, alle sind sehr zufrieden mit Vater. Und ich glaube, ich fange an, etwas von Wissenschaft zu verstehen. Der Sichelrand ist ganz unregelmäßig, zackig und rau. Auf dem dunklen Teil in der Nähe des leuchtenden Rands sind leuchtende Punkte. Sie treten einer nach dem anderen hervor. Wie erklärst du dir diese leuchtenden Punkte? Das kann nicht sein. Doch. Es sind Berge. Auf einem Stern? Riesenberge. Deren Spitzen die aufgehende Sonne vergoldet, während rings Nacht auf den Abhängen liegt. Aber das widerspricht aller Astronomie von 2 Jahrtausenden. So ist es. Was du siehst, hat noch kein Mensch gesehen, außer mir. Du bist der Zweite. Aber der Mond kann keine Erde sein, mit Bergen und Tälern, so wenig die Erde ein Stern sein kann. Der Mond kann eine Erde sein, mit Bergen und Tälern. Und die Erde kann ein Stern sein. Ein gewöhnlicher Himmelskörper, einer unter Tausenden. So wäre kein Unterschied zwischen Mond und Erde? Offenbar nein. Vor noch nicht 10 Jahren ist in Rom ein Mensch verbrannt worden. Er hieß Giordano Bruno und hatte eben das behauptet. Ja, und wir sehen es. Heute ist der 10. Januar 1610. Die Menschheit trägt in ihr Journal ein, Himmel abgeschafft. Das ist furchtbar. Ich habe noch etwas entdeckt, was den Jupiter betrifft. Und das ist vielleicht noch erstaunlicher. Der Kurator. Entschuldigen Sie, die späte Stunde. Ich wäre Ihnen verpflichtet, wenn ich mit Ihnen allein sprechen könnte. Herr Sagredo kann alles hören, was ich hören kann, Herr Prioli. Es ist leider etwas ganz und gar Unglaubliches. Herr Sagredo ist es gewohnt, in meiner Gegenwart Unglaublichen zu begegnen. Da ist ja das famose Ding. Wissen Sie, dass man diese Ihre Erfindung die Sie als Frucht einer 17-jährigen Forschertätigkeit bezeichnet haben, an jeder Straßenecke Italiens für ein paar Scudi kaufen kann. In diesem Augenblick lädt im Hafen ein holländischer Frachter 500 Fernrohre aus. Tatsächlich? Lassen Sie sich erzählen, dass Herr Galilei vermittels dieses Instrumentes in eben diesen Tagen umwälzende Entdeckungen, die Gestirnwelt betreffen, gemacht hat. Sie können durchsehen. Priori. So lassen Sie sich erzählen, dass Sie mich zum Gelächter der Stadt gemacht haben. Ich werde im Gedächtnis fortleben als Werkkurator, der sich mit einem wertlosen Fernrohr hereinlegen ließ. Sie haben allen Grund zu lachen. Sie haben Ihre 500 Scudi. Ich aber kann Ihnen sagen, und es ist ein ehrlicher Mann, der Ihnen das sagt, mich ekelt diese Welt an. In seinem Zorn wird er geradezu sympathisch. Hast du gehört? Eine Welt, in der man nicht Geschäfte machen kann, ekelt ihn an. Hast du gewusst von diesen holländischen Instrumenten? Natürlich. Vom Hörensagen. Aber ich habe diesen Filzen ein doppelt so gutes konstruiert. Na, wie soll ich arbeiten mit dem Gerichtsvollzieher in der Stube? Und Virginia braucht wirklich bald eine Aussteuer. Die ist nicht intelligent. Und dann, ich kaufe gern Bücher. Ja. Nicht nur über Physik. Und ich esse gern anständig. Bei gutem Essen fällt mir am meisten ein. Ein verrottetes Zeitalter. 5 Jahre Muße für Forschung und ich hätte alles bewiesen. Alles bewiesen? Aber selbst wenn diese Erde ein Stern ist, so ist es doch ein weiter Weg zu den Behauptungen des Kopernikus, dass sie sich um die Sonne dreht. Da ist außer der Erde kein Gestirn am Himmel, um das ein anderes sich dreht. Sagredo, das frage ich mich eben. Seit vorgestern frage ich mich das. Seit einigen Tagen beobachte ich den Jupiter. Da sind nämlich 4 kleinere Sterne nahe bei ihm, die man nur durch das Rohr sieht. Was ist das? Sie stehen wieder anders. Ich sah doch 4. Sieh du durch. Ich sehe nur 3. Wo ist der 4? Sag mir, wie es mit Ihrer Größe ist. 2 sind ziemlich gleich groß. Der 3. steht dem Jupiter näher und er ist viel kleiner. Und Dienstag waren sie gleich groß. Und ihre Entfernungen waren dieselben. Es ist bewiesen. Der 4. kann nur hinter dem Jupiter gegangen sein, wo man ihn nicht sieht. Da hast du dein Gestirn am Himmel, um das ein anderes sich dreht. Aber die Kristallschale, an die der Jupiter angeheftet ist. Ja, wo ist sie jetzt? Wie kann der Jupiter angeheftet sein, wenn die anderen Sterne um ihn kreisen? Komm, du denkst zu schnell. Was schnell, Mensch? Sie hatten recht. Ja, was wäre die Kopernikaner? Und die andere. Die ganze Welt war gegen sie und sie hatten recht. Galilei, du sollst dich beruhigen. Sag Peter, du sollst dich aufregen. Wirst du aufhören, wie ein Narr herumzubrüllen? Wirst du aufhören, wie ein Stockfisch dazustehen, wenn die Wahrheit entdeckt ist? Ich stehe nicht wie ein Stockfisch. Ich zittere, es könnte die Wahrheit sein. Was? Hast du allen Verstand verloren? Weißt du wirklich nicht mehr, in was für eine Sache du kommst, wenn das wahr ist, was du da siehst? Und du es auf allen Märkten herumschreist, dass da eine neue Sonne ist, um die sich andere Erden drehen. Ja, und dass nicht das ganze riesige Weltall mit allen Gestirnen sich um unsere winzige Erde dreht. Wie jeder sich denken konnte. Dass da also nur Gestirne sind. Und wo ist dann Gott? Was meinst du damit? Gott, wo ist Gott? Dort nicht. So wenig, wie er hier auf der Erde zu finden ist, wenn dort Wesen sind, die ihn hier suchen sollten. Wo ist also Gott? Bin ich Theologe, ich bin Mathematiker. Vor allem bist du ein Mensch und ich frage dich, wo ist Gott in deinem Weltsystem? In uns oder nirgends. Der Verbrannte gesagt. Wie der Verbrannte gesagt, darum ist er verbrannt worden. Vor noch nicht 10 Jahren. Weil er nichts beweisen konnte. Weil er es nur behauptet hat. Und du glaubst, das macht einen Unterschied? Einen Unterschied. Sieh her, Sagredo, ich glaube an den Menschen und das heißt, ich glaube an seine Vernunft. Ohne diesen Glauben würde ich nicht die Kraft haben, am Morgen aus meinem Bett aufzustehen. Dann will ich dir etwas sagen. Ich glaube nicht an sie. Wie kannst du ihre erbärmliche Schlauheit mit Vernunft verwechseln? Ich rede nicht von ihrer Schlauheit. Ich weiß, sie nennen den Esel ein Pferd, wenn sie ihn verkaufen und das Pferd einen Esel, wenn sie es einkaufen wollen. Das ist ihre Schlauheit. Die Alte, die am Abend vor der Reise dem Maulesel mit der harten Hand ein extra Büschel Heu vorlegt. Der Schiffer, der beim Einkauf der Vorräte des Sturmes und der Windstille gedenkt. Das Kind, das die Mütze aufstülpt, wenn ihm bewiesen wurde, dass es regnen kann. Sie alle sind meine Hoffnung, Sie alle lassen Gründe gelten. Ja, ich glaube an die sanfte Gewalt der Vernunft über die Menschen. Sie können ihr auf die Dauer nicht widerstehen. Kein Mensch kann lange zusehen, wie ich einen Stein fallen lasse und dazu sage, der fällt nicht. Dazu ist kein Mensch imstande. Die Verführung, die von einem Beweis ausgeht, ist zu groß. Ihr erliegen die meisten. Auf die Dauer alle. Das Denken, Sagredo, gehört zu den größten Vergnügungen der menschlichen Rasse. Es ist 5 Uhr, Vater. Warum bist du schon auf? Ich gehe zur Frühmette. Ludovico kommt auch hin. Wie war die Nacht, Vater? Hell? Darf ich durchschauen? Warum? Es ist kein Spielzeug. Nein, Vater. Hast du nichts Neues mehr mit ihm am Himmel gesehen? Nur ein paar kleine trübe Fleckchen an der linken Seite eines großen Sterns. Nichts für dich. Vielleicht werde ich sie die medizinischen Gestirne taufen. Nach dem Großherzog von Florenz. Es wird dich interessieren, Virginia, dass wir vermutlich nach Florenz ziehen. Ich habe einen Brief geschrieben, ob der Großherzog mich als Hofmathematiker brauchen kann. Am Hof! Galilei! Mein Lieber, ich brauche Muße. Ich brauche Beweise. Und in diesem Amt werde ich keinem Studenten das ptolemäische System eintauchen müssen. Ich werde Zeit haben. Zeit, meine Beweise auszuarbeiten. Beweise für jedermann, von Frau Sachi bis hinauf zum Papst. Warum lässt du mich nie durchs Rohr schauen? Alle sagen, es ist so wunderbar. Meine einzige Sorge ist, dass der Hof mich nicht nimmt. Sicher wird man dich nehmen, Vater, mit deinen neuen Sternen und allem. Geh in deine Messe. Ich schreibe selten Briefe an große Persönlichkeiten. Sehne ich mich doch nach nichts so sehr, als euch näher zu sein, der aufgehenden Sonne, welche dieses Zeitalter erhellen wird. Der Großherzog von Florenz ist 9 Jahre alt. So ist es. Ich sehe, du findest meinen Brief zu unterwürfig. Ich frage mich, ob er unterwürfig genug ist. Ich finde, das klingt noch zu kalt. So könnte ein Mann schreiben, der sich das Verdienst erworben hat, dem Ptolemäus zu beweisen. Für einen Menschen aber, der nur Schwierigkeiten und Ärger bringen muss, klingt das noch allzu selbstbewusst. Ich werde noch hinzufügen, der sich zur höchsten Ehre anrechnet, als euer Untertan geboren zu sein. Nicht nach Florenz, Galilei. Warum nicht? Weil die Mönche dort herrschen. Am Florentiner Hof sind Gelehrte von Ruf. Lakaien. Auch sie erliegen der Verführung der Beweise. Ich werde sie bei den Köpfen nehmen und sie vor das Rohr schleifen. Der Kopernikus vergisst das nicht. Hat verlangt, dass sie seinen Zahlen glauben. Aber ich verlange nur, dass sie ihren Augen glauben. Wenn die Wahrheit zu schwach ist, sich zu verteidigen, muss sie zum Angriff übergehen. Galilei, ich sehe dich auf einer furchtbaren Straße. Das ist eine Nacht des Unglücks, wo der Mensch die Wahrheit sieht. Und eine Stunde der Verblendung, wo er an die Vernunft des Menschengeschlechts glaubt. Wie könnten die Mächtigen einen frei herumlaufen lassen, der die Wahrheit weiß? Und sei es eine über die entferntesten Gestirne. Meinst du, der Papst hört deine Wahrheit, wenn du sagst, er irrt? Glaubst du, er wird einfach in sein Tagebuch einschreiben, 10. Januar 1610, Himmel abgeschafft? Wie kannst du aus der Republik gehen wollen mit der Wahrheit in der Tasche in die Fallen der Fürsten und Mönche, mit einem Rohr an der Hand? Du glaubst nicht an den Aristoteles, aber an den Großherzog von Florenz. Als ich dich vorhin am Rohr sah, und du sahst diese 9 Planeten, da war es mir, als sähe ich dich auf brennenden Scheiten stehen. Und als du sagtest, du glaubst an die Beweise, da roch ich verbranntes Fleisch. Ich liebe die Wissenschaft. Aber mehr dich, meinen Freund. Geh nicht nach Florenz. Galilei. Hilf mir lieber den Brief schreiben an die Florentiner. Du willst also nach Florenz? Sicher. Und mit dem Rohr. Und mit der Wahrheit. und mit dem Glauben an die menschliche Vernunft. Dann ist nichts mehr zu sagen. Galilei hat die Republik Venedig mit dem Florentiner Hof vertauscht. Seit wir glücklich in diesem gepriesenen Florenz sind, hört das Buckeln und Speichellecken nicht mehr auf. Die ganze Stadt zieht an diesem Rohr vorbei. Ich kann dann den Fußboden aufwischen. Und nichts wird es helfen. Wenn etwas dran wäre an diesen Entdeckungen, würden das doch die geistlichen Herren am ehesten wissen. Ich war 4 Jahre bei Monsignore Filippo im Dienst und habe seine Bibliothek nie ganz abstauben können. Lederbände bis zur Decke und keine Gedichtchen. Und der gute Monsignore hatte 2 Pfund Geschwüre am Hintern vom vielen Sitzen überall der Wissenschaft. Und ein solcher Mann soll nicht Bescheid wissen? Und die große Besichtigung heute wird eine Blamage. Ich wusste, was ich sagte, als ich ihm riet, den Herren zuerst ein gutes Abendessen vorzusetzen. Ein ordentliches Stück Lammfleisch, bevor sie über sein Rohr gehen. Aber nein, ich habe etwas anderes für sie. Der Große hat zu kommen! Ein Skandal wird das. Andrea! Eure Hoheit, ich bin glücklich, in Ihrer Gegenwart die Herren mit den Neuerungen bekannt machen zu dürfen. Der Hof ist so überaus begierig, die Meinung der erlauchten Universität über das außerordentliche Instrument Herrn Galileis und die wunderbaren neuen Gestirne kennenzulernen. Wie Eure Hoheit zweifellos wissen, sind wir Astronomen seit einiger Zeit mit unseren Berechnungen in große Schwierigkeiten gekommen. Wir benutzen dafür ein sehr altes System, das sich in Übereinstimmung mit der Philosophie, aber leider nicht mit den Fakten zu befinden scheint. Nach diesem alten System, dem Ptolemäischen, werden die Bewegungen der Gestirne als äußerst verwickelt angenommen. Der Planet Venus zum Beispiel soll eine Bewegung von dieser Art vollführen. Ja, aber selbst solche schwierigen Bewegungen annehmend, sind wir nicht in der Lage, die Stellung der Gestirne richtig vorauszuberechnen. Wir finden sie nicht an den Orten, wo sie eigentlich sein müssten. Und dazu kommen noch solche Gestirnbewegungen, für die das ptolemäische System überhaupt keine Erklärung hat. Bewegungen dieser Art scheinen mir einige von mir neu entdeckte kleine Sterne um den Planeten Jupiter zu vollführen. Ist es den Herren angenehm, mit einer Besichtigung der Jupiter-Trabanten zu beginnen? Der medizinischen Gestirne! Bitte sich hier zu setzen. Danke, mein Kind. Ich fürchte, das alles ist nicht ganz so einfach. Herr Galilei, bevor wir Ihr berühmtes Rohr applizieren, möchten wir um das Vergnügen eines Disputs bitten. Eines formalen Disputs. Thema: Können solche Planeten existieren? Ich dachte mir, Sie schauen einfach durch das Fernrohr und überzeugen sich. Hier, bitte. Gewiss, gewiss. Es ist Ihnen natürlich bekannt, dass nach Ansicht der Alten Sterne nicht möglich sind, die um einen anderen Mittelpunkt als die Erde kreisen. Ja. Noch solche Sterne, die im Himmel keine Stütze haben. Ja, nach Ansicht der Alten. Und ganz absehend von der Möglichkeit solcher Sterne, die der Mathematiker zu bezweifeln scheint, möchte ich in aller Bescheidenheit als Philosoph die Frage aufwerfen, sind solche Sterne nötig? Aristoteles, divini universum! Wollen wir nicht in der Umgangssprache fortfahren? Mein Kollege, Herr Federzoni, versteht Latein nicht. Ist es von Wichtigkeit, dass er uns versteht? Ja. Ich dachte, er ist Ihr Linsenschleifer. Herr Federzoni ist Linsenschleifer und ein Gelehrter. Danke, mein Kind. Wenn Herr Federzoni darauf besteht... Ich bestehe darauf. Das Argument wird an Glanz verlieren. Aber es ist Ihr Haus. Das Weltbild. des göttlichen Aristoteles mit seinen mystisch musizierenden Sphären und kristallenen Gewölben und den Kreisläufen seiner Himmelskörper und dem schiefen Winkel der Sonnenbahn und den Geheimnissen der Satellitentafeln und dem Sternenreichtum des Katalogs der südlichen Halbkugel und der erleuchteten Konstruktion des celestialen Globus ist ein Gebäude von solcher Ordnung und Schönheit, dass wir wohl zögern sollten, diese Harmonie zu stören. Wie, wenn eure Hoheit die sowohl unmöglichen als auch unnötigen Sterne nun durch dieses Fernrohr wahrnehmen würde? Man könnte versucht sein zu antworten, dass ihr Rohr etwas zeigend, was nicht sein kann, ein nicht sehr verlässliches Rohr sein müsste, nicht? Was meinen Sie damit? Sie denken, wir malten die medizinischen Sterne auf die Linse. Sie werfen mir Betrug vor? Aber wie könnten wir das in Anwesenheit seiner Hoheit? Ist etwas nicht in Ordnung mit meinen Sternen? Es ist alles in Ordnung mit den Sternen eurer Hoheit. Die Herren fragen sich nur, ob sie auch wirklich, wirklich da sind. Man soll ja jedes Rad am großen Wagen sehen können durch das Instrument. Ja, und alles Mögliche am Stier. Werden die Herren nur also durchschauen, oder nicht? Sicher, sicher. Sicher. Was ist denn los mit dir? Sind dumm! Bedauernswertes Kind. Eure Hoheit, darf ich daran erinnern, dass der Staatsball in 3/4 Stunden... Warum einen Eiertanz aufführen? Früher oder später wird Herr Galilei sich doch noch mit den Tatsachen befreunden müssen. Seine Jupiterplaneten würden die Sphärenschale durchstoßen. Es ist ganz einfach. Sie werden sich wundern, es gibt keine Sphärenschale. Wie eure Hoheit wissen, ist es ganz ausgeschlossen, dass es Himmelskörper geben könnte, die um einen anderen Himmelskörper kreisen. Mein verehrter Kollege und ich stützen uns auf die Autorität keines Geringeren als des göttlichen Aristoteles selber. Der Mann hatte kein Fernrohr. Wenn hier Aristoteles in den Kot gezogen werden soll, eine Autorität, welche nicht nur die gesamte Wissenschaft der Antike, sondern auch die hohen Kirchenväter selber anerkannten, so scheint jedenfalls mir eine Fortsetzung der Diskussion überflüssig. Unsachliche Diskussion lehne ich ab, basta! Autorität? Die Wahrheit ist das Kind der Zeit, nicht der Autorität. Unsere Unwissenheit ist unendlich. Tragen wir einen Kubikmillimeter ab. Wozu jetzt noch so klug sein wollen, wenn wir endlich ein klein wenig weniger dumm sein können? Ich habe das unvorstellbare Glück gehabt, ein neues Instrument in die Hand zu bekommen, mit dem man ein Zipfelchen des Universums, etwas, nicht viel, näher besehen kann. Benützen Sie es. Eure Hoheit, in diesen Nächten werden über ganz Italien Fernrohre auf den Himmel gerichtet. Die Monde des Jupiter verbilligen nicht die Milch. Aber sie wurden nie je gesehen und es gibt sie doch. Daraus zieht der Mann auf der Straße den Schluss, dass es noch vieles geben könnte, wenn er nur seine Augen aufmachte. Ihr seid ihm eine Bestätigung schuldig. Es sind nicht die Bewegungen einiger entfernter Gestirne, die Italien aufhorchen machen, sondern die Kunde, dass für unerschütterlich angesehene Lehren ins Wanken gekommen sind. Und ihr als die Lehrer solltet das Erschüttern besorgen. Ich wünschte, ihr Mann offeriert nicht Ratschläge in einem wissenschaftlichen Disput. Hoheit, mein Werk in dem großen Arsenal von Venedig brachte mich täglich zusammen mit Zeichnern, Bauleuten und Instrumentenmachern. Diese Leute haben mich manchen neuen Weg gelehrt. Es scheint, dass man heute, um die hohe Neugierde zu finden, die den wahren Ruhm des alten Griechenland ausmachte, sich in die Schiffswerften begeben muss. Nach allem, was wir hier gehört haben, zweifle ich nicht länger, dass Herr Galilei in den Schiffswerften Bewunderer finden wird. Eure Hoheit, zu meiner Bestürzung stelle ich fest, dass sich die außerordentlich belehrende Unterhaltung ein wenig ausgedehnt hat. Seine Hoheit muss vor dem Hofball noch etwas ruhen. Aber die Herren brauchen wirklich nur durch das Instrument zu schauen. Seine Hoheit wird es nicht versäumen, über ihre Behauptungen die Meinung unseres größten lebenden Astronomen einzuholen. Des Herrn Pater Christopher Clavius, Hauptastronom am päpstlichen Kollegium in Rom.

Ich nehme meine Aufzeichnung. Andrea! Herr Galilei! Seine Hoheit hat der grassierenden Krankheit wegen die Stadt in der Richtung auf Bologna verlassen. Er bestand jedoch darauf, dass Herrn Galilei die Möglichkeit geboten wird, sich ebenfalls in Sicherheit zu bringen. Die Kalesche ist gleich vor der Tür. Geht gleich hinaus und setzt euch in den Wagen. Aber warum? Wenn du mir nicht sagst, warum, dann gehe ich nicht. Es ist die Pest, Kind. Nein, wir gehen nicht ohne dich. Du wirst nie fertig werden, wenn du erst deine Bücher einpackst. Sei vernünftig, Virginia. Der Wagen ist da. Setzen Sie Virginia und Andrea in die Kalesche. Wenn ihr euch nicht hineinsetzt, fährt der Kutscher weg. Die Pest, das ist keine Kleinigkeit. Helfen Sie mit den Büchern, sonst kommt er nicht. Galileo! Er weigert sich zu warten. Ich komme gleich. In einer Stunde kommt niemand mehr aus der Stadt. Mussten sie festhalten. Du bist wahnsinnig. Man wird für die Kinder sorgen in Bologna. Aber wer soll dir hier das Essen hinstellen? Du bist wahnsinnig. Wegen dem Kochen in der Stadt zu bleiben. Glaub nicht, dass ich ein Narr bin. Da ist noch alles in Unordnung. Aufzeichnungen von 3 Monaten, die ich wegschmeißen kann, wenn ich sie nicht noch 1-2 Nächte fortführe. Ich kann diese Beobachtungen nicht im Stich lassen. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Aber vernünftig ist es nicht. Und da ist noch ein Grund. Keiner weiß, wie lange er in dieser Zeit noch am Leben ist. Hier nicht einsperren! Andrea? Bist du denn nicht weggefahren? Doch. Aber unterwegs konnte ich abspringen. Virginia ist weitergefahren. Kann ich nicht hinein? Nein, das kannst du nicht. Du musst zu den Ursulinerinnen. Deine Mutter ist krank. Sie ist vielleicht auch dort. Ich habe deine Mutter nicht zurückgehalten. Nein. Weine jetzt nicht. Nein. Haben Sie etwas Neues gefunden? Soll ich dir erzählen? Gib genau Acht, sonst verstehst du nicht. Erinnerst du dich, dass ich dir den Planeten Venus gezeigt habe? Oh, hör ich nicht auf das Geräusch! Sie versuchen damit die Wolken zu vertreiben, in denen die Pestkeime sind. Weißt du, was ich gesehen habe? Die Venus ist wie der Mond! Ich habe sie als halbe Kugel und als Sichel gesehen. Das beweist, dass dieser Planet kein eigenes Licht hat. Was sagst du dazu? Und er dreht sich um die Sonne in einem einfachen Kreis. Ist das nicht wunderbar? Müssen Sie es Ihnen jetzt glauben? Wenn ich alle Beweise zusammen habe, gehe ich nach Rom und zeige es Ihnen. Aber nur, wenn du zu den Ursulinerinnen gehst. Galilei? Als Knirps, Eure Eminenz, stand ich auf einem Schiff und ich rief, das Ufer bewegt sich fort. Heute weiß ich, das Ufer stand fest und das Schiff bewegte sich fort. Schlau. Schlau, was man sieht, Bellarmin, nämlich, dass der Gestirnhimmel sich dreht, braucht nicht zu stimmen, siehe Schiff und Ufer. Aber was stimmt, nämlich, dass die Erde sich dreht, kann man nicht wahrnehmen. Schlau. Aber seine Jupitermonde sind harte Brocken für unsere Astronomen. Leider habe ich auch einmal etwas Astronomie gelesen, Bellarmin. Das hängt einem an wie die Kerze. Gehen wir mit der Zeit, Barberini. Wenn Sternkarten, die sich auf eine neue Hypothese stützen, unseren Seeleuten die Navigation erleichtern, mögen sie diese Karten benutzen. Uns missfallen nur Lehren, welche die Schrift falsch macht. Die Schrift. Wer aber das Korn zurückhält, dem wird das Volk fluchen. Sprüche Salomones. Der Weise verbirgt sein Wissen. Sprüche Salomones. Bruder Ochsen sind, da ist der Stahl unrein. Aber viel Gewinn ist durch die Stärke des Ochsen. Sprüche. Der seine Vernunft im Zaum hält, ist besser, als der eine Stadt nimmt. Sprüche. Des Geist aber gebrochen ist, dem verdorren die Gebeine. Sprüche. Schreit die Wahrheit nicht laut? Kann man den Fuß setzen auf glühende Kohle und der Fuß verbrennt nicht? Willkommen in Rom, Freund Galilei. Sie wissen von seinem Ursprung. Zwei Knäblein, so geht die Mär, empfingen Milch und Zuflucht von einer Wölfin. Von der Stunde an müssen alle Kinder der Wölfin für ihre Milch zahlen. Aber dafür sorgt die Wölfin für alle Arten von Genüssen. Himmlische und irdische. Von Gesprächen mit meinem gelehrten Freund Bellarmin bis zu drei oder vier Damen von internationalem Ruf. Darf ich sie Ihnen zeigen? Nein? Er besteht auf einer ernsten Unterhaltung. Gut. Sind Sie sicher, Freund Galilei, dass ihr Astronomen euch nicht nur einfach eurer Astronomie bequemer machen wollt? Ihr denkt in Kreisen oder Ellipsen, gleichmäßigen Schnelligkeiten, einfachen Bewegungen, die euren Gehirnen gemäß sind. Wie wenn es Gott gefallen hätte, seine Gestirne so laufen zu lassen. So, so, so, so, so. Was würde dann aus euren Berechnungen? Eminenz, hätte Gott die Welt so konstruiert, so, so, so, so, so, so, so. Dann hätte er unsere Gehirne so konstruiert, so, so, so, so, so, so, so, dass sie eben diese Bahnen als die einfachsten erkennen würden. Ich glaube an die Vernunft. Ich halte die Vernunft für unzulänglich. Er schweigt. Er ist zu höflich, jetzt zu sagen, er hält meine für unzulänglich. Die Vernunft, mein Freund, reicht nicht sehr weit. Ringsum sehen wir nichts als Schiefheit, Verbrechen und Schwäche. Wo ist die Wahrheit? Ich glaube an die Vernunft. Bedenken Sie einen Augenblick, was es die Kirchenväter und so viele nach ihnen für Mühe und Nachdenken gekostet hat. In eine solche Welt ist sie etwa nicht abscheulich, etwas Sinn zu bringen. Bedenken Sie die Rohheit derer, die ihre Bauern in der Kampagne halbnackt über ihre Güter peitschen lassen und die Dummheit dieser Armen, die ihnen dafür die Füße küssen. Sandbach, auf meiner Fahrt hierher sah ich... Wir haben die Verantwortung für den Sinn solcher Vorgänge, das Leben besteht daraus, die wir nicht begreifen können, einem höheren Wesen zugeschoben. Und jetzt beschuldigen Sie dieses höchste Wesen, es sei sich im Unklaren darüber, wie die Welt der Gestirne sich bewegt, worüber Sie sich im Klaren sind. Ist das weise? Ich bin ein gläubiger Sohn der Kirche. Es ist entsetzlich mit ihm. Er will in aller Unschuld Gott die dicksten Schnitzer in der Astronomie nachweisen. Wie, Gott hat nicht sorgfältig genug Astronomie studiert, bevor er die Heilige Schrift verfasste? Lieber Freund! Ist es nicht auch für Sie wahrscheinlich, dass der Schöpfer über das von ihm Geschaffene besser Bescheid weiß als ein Geschöpf? Aber meine Herren, schließlich kann der Mensch nicht nur die Bewegungen der Gestirne falsch auffassen, sondern auch die Bibel. Aber wie die Bibel aufzufassen ist, darüber haben schließlich die Theologen der Heiligen Kirche zu befinden. Nicht? Sehen Sie, jetzt schweigen Sie. Schreiben Sie. Herr Galilei, das Heilige Offizium hat heute Nacht beschlossen, dass die Lehre des Kopernikus, nach der die Sonne Zentrum der Welt und unbeweglich, die Erde aber nicht Zentrum der Welt und beweglich ist, töricht, absurd und ketzerisch im Glauben ist. Ich habe den Auftrag, Sie zu ermahnen, diese Meinung aufzugeben. Wiederholen Sie das. Seine Eminenz Kardinal Bellarmin zu dem besagten Galileo Galilei. Das Heilige Offizium hat heute Nacht beschlossen, dass die Lehre des Kopernikus, nach der die Sonne Zentrum der Welt und unbeweglich, die Erde aber nicht Zentrum der Welt und beweglich ist, töricht, absurd und ketzerisch im Glauben ist. Ich habe den Auftrag, Sie zu ermahnen, diese Meinung aufzugeben. Was heißt das? Ich verstand, dass die Astronomen des Collegium Romanum meine Notierungen anerkannt haben. Mit den Ausdrücken der tiefsten Genugtuung in der für sie ehrendsten Weise. Aber die Jupiter-Trabanten, die Phasen der Venus, existieren doch. Die Heilige Kongregation hat ihren Beschluss gefasst, ohne diese Einzelheiten zur Kenntnis zu nehmen. Das heißt, dass jede weitere wissenschaftliche Forschung ausgesichert ist, Herr Galilei. Und das gemäß der Anschauung der Kirche, das wir nicht wissen können, aber forschen mögen. Die Wissenschaft ist die legitime und höchst geliebte Tochter der Kirche. Niemand von uns nimmt im Ernst an, dass Sie das Vertrauen der Kirche untergraben wollen. Vertrauen wird dadurch erschöpft, dass es in Anspruch genommen wird. Ja? Schütten Sie nicht das Kind mit dem Bade aus, Freund Galilei. Wir tun es auch nicht. Wir brauchen Sie mehr als Sie uns. Ihr sollt nicht mitschreiben. Das ist eine Unterhaltung unter Freunden. Ich brenne darauf, den größten Mathematiker Italiens, dem Kommissar des Heiligen Offiziums, vorzustellen, der Ihnen die allergrößte Wertschätzung entgegenbringt. Worauf er sich wieder in ein Lamm verwandelt. Auch Sie wären besser als brave Doktor der Schulmeinung kostümiert hier erschienen, lieber Freund. Es ist meine Maske, die mir heute ein wenig Freiheit gestattet. In einem solchen Aufzug können Sie mich murmeln hören. Wenn es keinen Gott gäbe, müsste man ihn erfinden. Hast du den letzten Satz? Bin dabei. Hast du das, wo er sagt, dass er an die Vernunft glaubt? Die Unterredung hat stattgefunden. Zuerst kam Herr Galilei mit seiner Tochter. Sie hat sich heute verlobt. Das Protokoll. Nun, meine Tochter. Eure Eminenz. Eine superbe Nacht. Gestatten Sie mir, Sie zu Ihrer Verlobung zu beglückwünschen. Sie bleiben uns in Rom, Fräulein Galilei. Zunächst nicht, Eminenz. Es gibt so viel vorzubereiten für eine Heirat. So, Sie folgen also Ihrem Vater wieder nach Florenz. Ich freue mich darüber. Ich kann mir denken, dass Ihr Vater Sie braucht. Ja, Mathematik ist eine kalte Hausgefährtin. Nicht? Ein Geschöpf aus Fleisch und Blut in solcher Umgebung macht da einen Unterschied. Man verliert sich so leicht in den Gestirnwelten, welche so sehr ausgedehnt sind, wenn man ein großer Mann ist. Sie sind sehr gütig, Eminenz. Ich verstehe wirklich fast gar nichts von diesen Dingen. Nein, im Haus des Fischers isst man nicht Fisch. Wie? Das wird Ihren Herrn Vater amüsieren, wenn er hört, dass Sie schließlich von mir gehört haben, was Sie über die Gestirnwelten wissen, mein Kind. Ja. Ich lese hier, dass unsere Neuerer, deren in der ganzen Welt anerkannter Führer Ihr Herr Vater ist, ein großer Mann, einer der größten. Unsere gegenwärtigen Vorstellungen von der Bedeutung unserer lieben Erde für etwas übertrieben ansehen. Nun, von den Zeiten des Ptolemäus, eines Weisen des Altertums, bis zum heutigen Tage maß man für die ganze Schöpfung, also für die gesamte Kristallkugel, in deren Mitte die Erde ruht, etwa 20.000 Erddurchmesser. Eine schöne Geräumigkeit, aber zu klein, weit zu klein für Neuerer. Nach diesen ist sie, wie wir hören, ganz unvorstellbar weit ausgedehnt. Ist der Abstand der Erde von der Sonne ein durchaus bedeutender Abstand, wie es uns immer geschienen hat, so verschwinden klein gegen den Abstand unserer armen Erde von den Fixsternen, die auf der alleräußersten Schale befestigt sind, dass man ihn bei den Berechnungen überhaupt nicht einzukalkulieren braucht. Da soll man noch sagen, dass die Neuerer nicht auf großem Fuße leben. In der Tat, einige Herren des Heiligen Offiziums haben kürzlich an einem solchen Weltbild, gegen das unser bisheriges nur ein Bildchen ist, dass man um einen so entzückenden Hals wie den gewisser junger Mädchen legen könnte, beinahe Anstoß genommen. Sie sind besorgt. Auf so ungeheuren Strecken könnte ein Prälat und sogar ein Kardinal leicht verloren gehen. Selbst ein Papst könnte vom Allmächtigen da aus den Augen verloren werden. Ja, das ist lustig. Aber ich bin doch froh, Sie auch weiterhin in der Nähe Ihres großen Vaters zu wissen, den wir alle so schätzen. Liebes Kind, ich frage mich, ob ich nicht Ihren Beichtvater kenne. Pater Christophorus von St. Ursula. Ja, ich freue mich, dass Sie Ihren Herrn Vater also begleiten. Er wird Sie brauchen. Sie mögen es sich nicht vorstellen können, aber es wird so kommen. Größe ist nicht immer leicht zu tragen für diejenigen, denen Gott sie verliehen hat. Nicht immer. Niemand unter den Sterblichen ist ja so groß, dass er nicht in ein Gebet eingeschlossen werden könnte. Aber nun halte ich Sie auf, liebes Kind, und mache Ihren Verlobten eifersüchtig und vielleicht auch Ihren lieben Vater, weil ich Ihnen etwas über die Gestirne erzählt habe, was möglicherweise sogar veraltet ist. Gehen Sie schnell zum Tanzen. Nur vergessen Sie nicht, Pater Christophorus von mir zu grüßen. Geehrte Einwohner, Damen und Herren, vor der großen Fastnachtsprozession der Gilden bringen wir das neueste Florentiner Lied, das man in ganz Oberitalien singt und das wir mit großen Kosten hier importiert haben. Es betitelt sich: Die erschreckliche Lehre und Meinung des Herrn Hochphysikers Galileo Galilei. Oder ein Vorgeschmack der Zukunft. Als der Allmächtige sprach sein großes Werde, rief er besonders wie auf sein Geheiß, ihm eine nahende Trage um die Erde, als kleine Magd im ordentlichen Kreis. Denn sein Wunsch war, dass sich ein jeder kehr, voran um den, der besser ist als er. Und es begannen sich zu kehren um die Gewichtigen, die Minderen, um die Vorderen, die Hinteren, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und um den Papst, der Kardinal, und um den Kardinal, der Bischof, und um den Bischof, die Sekretäre, und um die Sekretäre, die Stadtschöfin, und um die Stadtschöfin, die Handwerker, und um die Handwerker, die Dienstleute, und um die Dienstleute, die Hunde, die Hühner und die Bettler. Das, ihr guten Leute, ist die große Ordnung. Ardo ordinum. Wie die Herren Theologen sagen, regula aeternis. Die Regel aller Regel. Was aber, liebe Leute, geschah? Auf schon der Doktor Galilei schmiss die Bibel weg, zückte sein Fernrohr, warf einen Blick auf das Universum und sprach zur Sonne: Bleib stehen, es soll jetzt die Kreation sehen. mal andersrum sich drehen. Das ist doch allerhand, ihr Leute, das ist kein Scherz. Die Dienstleute werden sowieso tagtäglich dreister. Denn eins ist wahr, Spaß ist doch rar und Hand aufs Herz. Wer wär nicht auch mal gern sein eigener Herr und Meister? Sein eigener Herr und Meister. Ihr guten Leute, werft einen Blick in die Zukunft, wie der gelehrte Doktor Galileo Galilei sie voraussagt. Zwei Hausfrauen stehen am Fischmarkt und wissen nicht, wo aus und ein. Das Fischweib zieht ein Brot im Fraus und frisst ihren Fisch allein. Der Maurer hebt den Bauern aus und holt das Bauernstein. Und wenn er dann gebaut das Haus, dann zieht er selber ein. Ja, darf denn das sein? Nein, nein, nein, das ist kein Scherz. Macht man den Strick uns ums Genick nicht dick, dann reißt er. Denn eins ist wahr, Spaß ist doch rar und Hand aufs Herz. Wer will nicht auch mal gern sein eigener Herr und Meister? Sein eigener Herr und Meister. Ihr, die auf Erden lebt in Ach und Weh, aufsammelt eure schwachen Lebensgeister und lernt vom guten Doktor Galilei des Erdenglückes großes ABC. Gehorsam war des Menschen Kreuz von je. Wer wär nicht auch mal gern sein eigener Herr und Meister? Sein eigener Herr und Meister. Die Prozession! Das Sie tragen, gibt Ihnen das Recht zu sagen, was immer Sie wollen. Ich habe Mathematik studiert, Herr Galilei. Das könnte helfen, wenn es Sie veranlasste, einzugestehen, dass 2 mal 2 hin und wieder 4 ist. Herr Galilei, seit 3 Nächten kann ich keinen Schlaf mehr finden. Ich wusste nicht, wie ich das Dekret, das ich gelesen habe, und die Trabanten des Jupiter, die ich gesehen habe, in Einklang bringen sollte. Ich beschloss, heute früh die Messe zu lesen und zu Ihnen zu gehen. Um mir mitzuteilen, dass der Jupiter keine Trabanten hat? Nein, mir ist es gelungen, in die Weisheit des Dekrets einzudringen. Es hat mir die Gefahren aufgedeckt, die ein allzu hemmungsloses Forschen für die Menschheit in sich birgt. Und ich beschloss, der Astronomie zu entsagen. Jedoch ist mir noch daran gelegen, Ihnen die Beweggründe zu unterbreiten, die auch einen Astronomen dazu bringen können, von einem weiteren Ausbau der Gewissenlehre abzusehen. Ich darf sagen, dass mir solche Beweggründe bekannt sind. Ich verstehe Ihre Bitterkeit. Sie denken an die gewissen außerordentlichen Machtmittel der Kirche. Sagen Sie ruhig Folterinstrumente. Ja, aber ich möchte andere Gründe nennen. Erlauben Sie, dass ich von mir rede. Ich bin als Sohn von Bauern in der Campagna aufgewachsen. Es sind einfache Leute. Sie wissen alles über den Ölbaum, aber sonst recht wenig. Die Phasen der Venus beobachtend, kann ich nun meine Eltern vor mir sehen, wie sie mit meiner Schwester am Herd sitzen und ihre Käsespeise essen. Ich sehe die Balken über ihnen, die der Rauch von Jahrhunderten geschwärzt hat. Und ich sehe genau ihre alten, abgearbeiteten Hände und den kleinen Löffel darin. Es geht ihnen nicht gut. Aber selbst in ihrem Unglück liegt eine gewisse Ordnung verborgen. Da sind diese verschiedenen Kreisläufe, von dem des Bodenaufwischens, über dem der Jahreszeiten im Ölfeld, zu dem der Steuerzahlung. Es ist regelmäßig, was auf sie herabstößt an Unfällen. Der Rücken meines Vaters wird zusammengedrückt. Nicht auf einmal, sondern mit jedem Frühjahr im Ölfeld mehr. So wie auch die Geburten, die meine Mutter immer geschlechtsloser gemacht haben, in ganz bestimmten Abständen erfolgen. Sie schöpfen die Kraft, ihre Körbe schweißtriefend den steinigen Pfad hinaufzuschleppen, Kinder zu gebären, ja, zu essen, aus dem Gefühl der Stetigkeit und Notwendigkeit, dass der Anblick des Bodens, der jedes Jahr von neuem grünenden Bäume, der kleinen Kirche und das Anhören der sonntäglichen Bibeltexte ihnen verleihen können. Es ist ihnen versichert worden, dass das Auge der Gottheit auf ihnen liegt. Forschend, ja, beinahe angstvoll, dass das ganze Welttheater um sie aufgebaut ist, damit sie, die Agierenden, in ihren großen oder kleinen Rollen sich bewähren können. Was würden meine Leute sagen, wenn sie von mir erführen, dass sie sich auf einem kleinen Steinklumpen befinden, der sich unaufhörlich drehend in leerem Raum um ein anderes Gestirn bewegt, einer unter sehr vielen ein ziemlich unbedeutender. Wozu ist jetzt noch solche Geduld, solches Einverständnis in ihr Elend nötig oder gut? Wozu ist die Heilige Schrift noch gut, die alles erklärt und als notwendig begründet hat, den Schweiß, den Hunger, die Geduld, die Unterwerfung und die jetzt voll von Irrtümern befunden wird? Nein, ich sehe ihre Blicke scheu werden. Ich sehe sie die Löffel auf die Herdplatte senken. Ich sehe, wie sie sich verraten und betrogen fühlen. Es liegt also kein Auge auf uns, sagen sie. Wir müssen nach uns selber sehen, ungelehrt, alt und verbraucht, wie wir sind. Niemand hat uns eine Rolle zugedacht. Außer dieser irdischen, jämmerlichen, auf einem winzigen Gestirn, das ganz und gar unselbstständig ist, um das sich nichts dreht. Kein Sinn liegt in unserem Elend. Hunger ist eben nicht gegessen haben. Keine Kraftprobe. Anstrengung ist eben sich bücken und schleppen. Kein Verdienst. Verstehen Sie da, dass ich aus dem Dekret der Heiligen Kongregation, ein edles, mütterliches Mitleid, eine große Seelengüte herauslese. Seelengüte? Wahrscheinlich meinen Sie nur, es ist nichts da. Der Wein ist weggetrunken, Ihre Lippen vertrocknen. Mögen Sie die Soutane küssen. Warum ist denn nichts da? Warum ist die Ordnung in diesem Land nur die Ordnung einer leeren Lade und die Notwendigkeit nur die, sich zu Tode zu arbeiten? Ihre Kampagnerbauern bezahlen die Kriege, die der Stellvertreter des milden Jesu in Spanien und Deutschland führt. Warum stellt er die Erde in den Mittelpunkt des Universums? Damit der Stuhl Petri im Mittelpunkt der Erde stehen kann. Um das Letztere handelt es sich. Sie haben recht. Es handelt sich nicht um die Planeten, sondern um die Kampagnerbauern. Aber Tugenden sind nicht an Elend geknüpft. Mein Lieber, wären Ihre Leute wohlhabend und glücklich, könnten Sie die Tugenden der Wohlhabenheit und des Glücks entwickeln. Jetzt stammen diese Tugenden Erschöpfter von erschöpften Äckern. Und ich lehne sie ab. Herr, meine neuen Wasserpumpen können da mehr Wunder tun als Ihre lächerliche, übermenschliche Plackerei. Seid fruchtbar und mehret euch. Denn die Äcker sind unfruchtbar. Und die Kriege dezimieren euch. Soll ich Ihre Leute anlügen? Es sind die allerhöchsten Beweggründe, die uns schweigen machen müssen. Es ist der Seelenfrieden unglücklicher. Wollen Sie eine Cellini-Uhr sehen, die Kardinal Bellarmins Kutscher heute Morgen hier in der Gesandtschaft für mich abgegeben hat? Mein Lieber, als Belohnung dafür, dass ich zum Beispiel Ihren guten Eltern den Seelenfrieden lasse, offeriert mir die Behörde den Wein, den Sie keltern, im Schweiße Ihres Antlitzes, das bekanntlich nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Würde ich mich zum Schweigen bereit finden, wären es zweifellos recht. Niedrige Beweggründe, Wohlleben, keine Verfolgung, etc. Herr Galilei, ich bin Priester. Sie sind auch Physiker. Und Sie sehen, die Venus hat Phasen. Wir können nicht Maschinerien für das Hochpumpen von Flusswasser erfinden, wenn wir die größte Maschinerie, die uns vor Augen liegt, die der Himmelskörper, nicht studieren sollen. Die Winkelsumme im Dreieck kann nicht nach den Bedürfnissen der Kurie abgeändert werden. Die Bahn fliegender Körper kann ich nicht so berechnen, dass auch die Ritter der Hexen auf Besenstielen erklärt werden. Und Sie meinen nicht, dass die Wahrheit, wenn es Wahrheit ist, sich durchsetzt auch ohne uns? Nein. Nein. Nein. Es setzt sich nur so viel Wahrheit durch, als wir durchsetzen. Der Sieg der Vernunft kann nur der Sieg der Vernünftigen sein. Eure Kampagnerbauern schildert ihr ja schon wie das Moos auf ihren Hütten. Wie kann jemand annehmen, dass die Winkelsumme im Dreieck ihren Bedürfnissen widersprechen könnte? Aber wenn sie nicht in Bewegung kommen und denken lernen, werden ihnen auch die schönsten Bewässerungsanlagen nichts nützen. Zum Teufel! Ich sehe die göttliche Geduld ihrer Leute. Aber wo ist ihr göttlicher Zorn? Herr Galilei, die Armen sind müde. Bist du ein Physiker, mein Sohn? Hier. Stehen die Gründe, warum das Weltmeer sich in Ebbe und Flut bewegt. Aber du sollst es nicht lesen, hörst du. Ah. Du liest schon. Du bist also ein Physiker. Ein Apfel vom Baum der Erkenntnis. Er stopft ihn schon hinein. Er ist ewig verdammt. Aber er muss ihn hineinstopfen. Ein unglücklicher Fresser. Ich denke manchmal, ich ließe mich Zehnklafter unter der Erde in einen Kerker einsperren, zu dem kein Licht mehr dringt, wenn ich dafür erführe, was das ist. Licht. Und das Schlimmste, was ich weiß, muss ich weitersagen. Wie ein Liebender, wie ein Betrunkener, wie ein Verräter. Es ist ganz und gar ein Laster und führt ins Unglück. Wie lange werde ich es in den Ofen hineinschreien können? Das ist die Frage. Diesen Satz verstehe ich nicht. Ich erkläre ihn dir. Wahrheit im Sacke, die Zung in der Backe, schwieg er 8 Jahre, dann war's ihm zu lang, dann war's ihm zu lang. Wahrheit, geh deinen Gang, Wahrheit, geh deinen Gang. Aussteuern nähen ist lustiges Nähen. Das ist für einen Gästetisch. Ludovico Andrea! Ludovico hat gern Gäste. Es muss nur ordentlich sein. Seine Mutter sieht jeden Faden. Sie ist mit Vaters Büchern nicht einverstanden. So wenig wie Pater Christophorus. Er hat seit Jahren kein Buch mehr geschrieben. Ich glaube, er hat eingesehen, dass er sich getäuscht hat. Gott sei Lob und Dank, dass unser eins von diesen Sternengeschichten nichts versteht. Im Haus des Fischers isst man nicht Fisch, wie? Vater meint immer, sie wissen in Rom nichts. Aber sie wissen dort natürlich alles. In Rom hat mir ein sehr hoher geistlicher Herr vieles aus der Astronomie erklärt. Die Entfernungen sind zu weit. Schwimmende Körper, Schaff mit Wasser, Waage, eiserne Nadel, wieder Eis, Aristoteles. Können Sie Herrn Galilei sagen, dass er mich empfangen muss? Er verdammt mich, ohne mich zu hören. Er will Sie doch nicht empfangen. Gott wird es Ihnen lohnen, wenn Sie darum bitten. Ich muss ihn sprechen. Vater! Was gibt es? Herr Mutius. Was wünschen Sie? Herr Galilei, ich bitte Sie um die Erlaubnis, Ihnen die Stellen in meinem Buch zu erklären, wo eine Verdammung der kopernikanischen Lehren von der Drehung der Erde vorzuliegen scheint. Was wollen Sie da erklären? Sie befinden sich in Übereinstimmung mit dem Dekret der Kongregation von 1616. Sie sind vollständig in Ihrem Recht. Sie haben zwar hier Mathematik studiert, aber das gibt uns kein Recht, von Ihnen zu hören, dass dieser Stein, wo eben nach oben geflogen ist, ins Dach... Herr Galilei! Sagen Sie ja nichts von Schwierigkeiten. Ich habe mich von der Pest nicht abhalten lassen, meine Notierungen fortzusetzen. Die Pest ist nicht das Schlimmste, Herr Galilei. Trotzdem sage ich Ihnen, wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß... und sie eine Lüge nennt. Der ist ein Verbrecher! Gehen Sie hinaus aus meinem Haus! Sie haben recht! Er gelte wohl gar nichts, wenn er nicht Ihr Schüler gewesen wäre. Aber jetzt sagen Sie natürlich, er hat alles gehört, was Galilei zu lehren hatte, und er muss zugeben, es ist alles falsch. Der Herr tut mir leid. Vater mochte ihn gern. Ich wollte mit dir gern über deine Heirat sprechen, Virginia. Du bist noch ein so junges Ding und eine Mutter hast du nicht und dein Vater legt diese Eisstückchen aufs Wasser. Jedenfalls würde ich dir nicht raten, ihn irgendetwas in Bezug auf deine Ehe zu fragen. Er würde eine Woche lang, und zwar beim Essen. Und wenn die jungen Leute dabei sind, die schrecklichsten Sachen sagen, da er nicht für einen halben Scudo-Schamgefühl hat. Nie hatte. Ich meine ja auch nicht solche Sachen, sondern einfach, wie die Zukunft sein wird. In so eine ernste Angelegenheit geht man nicht blind hinein. Ich meine wirklich, du solltest zu einem richtigen Astronomen an der Universität gehen, damit er dir das Horoskop stellt, dann weißt du, woran du bist. Warum lachst du? Weil ich dort war. Und was sagte er? 3 Monate lang muss ich Acht geben, weil da die Sonne im Steinbock steht. Aber dann bekomme ich einen äußerst günstigen Aszendenten und die Wolken zerteilen sich. Wenn ich den Jupiter nicht aus den Augen lasse, kann ich jede Reise unternehmen, weil ich ein Skorpion bin. Und Ludovico, er ist ein Löwe. Er soll sinnlich sein. Rektor Gaffone! Ich bringe nur ein Buch, das Ihren Vater vielleicht interessiert. Bitte um des Himmels willen, Herrn Galilei, nicht zu stören. Ich kann mir nicht helfen. Ich habe immer den Eindruck, dass man jede Minute, die man diesem großen Mann stiehlt, Italien stiehlt. Ich lege das Buch fein säuberlich in Ihre Hände und gehe weg. Auf Fußspitzen. Vater! Von Rektor Gaffone. Worüber ist es? Ich weiß es nicht. De Maculis in Sole. Über die Sonnenflecken wieder eines! Hört auf die Widmung der größten lebenden Autorität in der Physik. Galileo Galilei. Ich habe den Traktat des Fabricius aus Holland über die Flecken gelesen. Er glaubt, es sind Sternenschwärme, die zwischen Sonne und Erde vorüberziehen. Ist das nicht zweifelhaft, Herr Galilei? In Paris und Prag glaubt man, es sind Dünste von der Sonne. Federzoni bezweifelt das. Lasst mich gefälligst draußen. Ich habe hm gesagt, das ist alles. Wie sollte ich an irgendetwas zweifeln? Wie oft soll ich euch noch sagen, dass ich nicht die Bücher lesen kann? Sie sind in Latein. Warum untersuchen wir die Flecken nicht, Herr Galilei? Weil wir über schwimmende Körper arbeiten. Mutter hat Waschkörbe voll von Briefen. Ganz Europa fragt nach ihrer Meinung. Ihr Ansehen ist so gewachsen, dass sie nicht schweigen können. Warum hat mein Ansehen wachsen lassen? Weil ich geschwiegen habe. Aber jetzt können Sie sich Ihr Schweigen nicht mehr leisten. Ich kann es mir auch nicht leisten, dass man mich über einem Holzfeuer röstet wie einen Schinken. Ich erinnere mich einer kleinen Geschichte. In die Wohnung des kretischen Philosophen Koinos, der wegen seiner freiheitlichen Gesinnung bei den Kretern sehr beliebt war, kam eines Tages während der Gewaltherrschaft ein gewisser Agent, der einen Schein vorzeigte, der von denen ausgestellt war, welche die Stadt beherrschten, darauf stand. Ihm sollte jede Wohnung gehören, in die er seinen Fuß setze. Ebenso sollte ihm auch jedes Essen gehören, das er verlange. Ebenso sollte ihm auch jeder Mann dienen, den er sähe. Der Agent setzte sich auf einen Stuhl, verlangte Essen, wusch sich, legte sich nieder und fragte mit dem Gesicht zur Wand vor dem Einschlafen den Koinos: Wirst du mir dienen? Koinos deckte ihn mit einer Decke zu, vertrieb die Fliegen, bewachte seinen Schlaf und wie an diesem Tag gehorchte er ihm 7 Jahre lang. Aber was immer er für ihn tat, vor einem hütete er sich wohl. Das war auch nur ein Wort zu sagen. Als nun die 7 Jahre um waren und der Agent dick geworden war vom vielen Essen, Schlafen und Befehlen, starb der Agent. Da wickelte ihn Koinos in die verdorbene Decke, schleppte ihn aus dem Haus, wusch das Lager, tünchte die Wände, atmete auf und antwortete: Nein. Mir gefällt die Geschichte nicht, Herr Galilei. Gut, halten wir uns an die Eisstückchen. Das kann Ihnen nicht schaden. Richtig. Unsere These, Andrea. Was das Schwimmen betrifft, so nehmen wir an, dass es nicht auf die Form eines Körpers ankommt, sondern darauf, ob er leichter ist oder schwerer als das Wasser. Was hat Aristoteles? Discus Latus übersetzt. Eine breite und flache Eisscheibe vermag auf dem Wasser zu schwimmen, während eine eiserne Nadel untersinkt. Warum sinkt nach dem Aristoteles das Eis nicht? Weil es breit und flach ist und so das Wasser nicht zu zerteilen vermag. Schön. Jetzt presse ich das Eis gewaltsam auf den Boden des Gefäßes. Ich entferne den Druck meiner Hände, was geschieht? Steigt wieder in die Höhe. Richtig. Anscheinend vermag es, beim Emporsteigen das Wasser zu zerteilen. Fulgencio. Aber warum schwimmt es denn überhaupt? Eis ist schwerer als Wasser, da es verdichtetes Wasser ist. Wie wenn es verdünntes Wasser wäre? Es muss leichter sein als Wasser, sonst schwämme es nicht. Aha. So wenig wie eine eiserne Nadel schwimmt. Alles, was leichter ist als Wasser, schwimmt und alles, was schwerer ist, sinkt, was zu beweisen war. Andrea, du musst lernen, vorsichtig zu denken. Gib mir die eiserne Nadel. Ein Blatt Papier. Ist Eisen schwerer als Wasser? Ja. Ja. Ja? Jetzt lege ich die Nadel auf das Blatt Papier. Was geschieht? Das Papier sinkt. Aber die Nadel schwimmt. Heiliger Aristoteles, Sie haben dich niemals überprüft. Eine Hauptursache der Armut in den Wissenschaften ist meist eingebildeter Reichtum. Es ist nicht Ihr Ziel, der unendlichen Weisheit eine Tür zu öffnen, sondern eine Grenze zu setzen dem unendlichen Irrtum. Macht eure Notizen. Jedes Mal, wenn Sie lachen, kriege ich einen kleinen Schreck. Worüber lachen Sie, denke ich? Vater sagt, die Theologen haben ihr Glockenläuten und die Physiker haben ihr Lachen. Jedenfalls bin ich froh, dass er nicht mehr so oft durch sein Rohr schaut. Das war noch schlimmer. Jetzt legt er doch bloß Eisstückchen aufs Wasser. Da kann nicht viel Schlimmes dabei herauskommen. Ich weiß nicht. Warum hast du mich geschrieben, dass du kommen willst? Ich war bloß in der Nähe, unsere Weinberge in Bocciole zu studieren und ich konnte mich nicht weghalten. Wer ist das? Ludovico! Können Sie ihn nicht sehen? Oh ja, Ludovico! Was machen die Pferde? Die sind wohl auf, Herr. Sagt ihm, wir feiern! Und einen Krug von diesem sizilischen Wein, dem alten! Du siehst blass aus. Das Landleben wird er bekommen. Die Mutter erwartet dich im September. Wart, ich zeig dir mein Brautkleid. An was arbeiten Sie im Augenblick? Täglich ist einerlei. Kommst du über Rom? Ja. Man redet wieder fortgesetzt vom Kopernikus wegen dieser Sonnenflecken und ich dachte, sie werden hoffentlich nicht da hinein verwickelt. Bevor ich es vergesse, die Mutter beglückwünscht Sie zu Ihrem bewunderungswürdigen Takt angesichts dieser neuen Sonnenfleckenorgien der Holländer. Besten Dank. Rom hat wieder ein Tagesgespräch für den Februar. Christopher Clavius drückte die Befürchtung aus, der ganze Erde um die Sonne Zirkus möchte wieder von vorn anfangen durch diese Sonnenflecken. Keine Sorge. Sonstige Neuigkeiten aus der Heiligen Stadt, abgesehen von den Hoffnungen auf neue Sünden meinerseits. Ihr wisst natürlich, dass der Heilige Vater im Sterben liegt. Oh, Ave Maria Grazia. Wer wird als Nachfolger genannt? Meistenteils Barberini. Barberini? Heckerlele kennt Barberini! Kardinal Barberini ist Mathematiker. Ein Wissenschaftler auf dem Heiligen Stuhl. Der Wein schmeckt mir, Ludovico. Was sagst du dazu? Er ist gut. Ich kenne den Weinberg. Der Hang ist steil und steinig. Die Traube fast blau. Ich liebe diesen Wein. Ja, Herr. Er hat kleine Schatten in sich. Und er ist beinahe süß. Lässt es aber bei dem beinahe bewenden. Andrea, woran das Zeug weg, Eisschaff und Nadel? Ich schätze die Tröstungen des Fleisches. Ich habe keine Geduld mit den feigen Seelen, die dann von Schwächen sprechen. Ich sage, genießen ist eine Leistung. Was beabsichtigen Sie? Wir beginnen wieder mit dem Erde um die Sonne Zirkus. Die Schrift sagt, sie steht still und die Doktoren beweisen, dass sie still steht noch und noch. Der Heilige Vater nimmt sie bei den Ohren und hält sie fest. Und sie bewegt sich doch. Wir könnten herausfinden, dass die Sonne sich ebenfalls dreht. Wie würde dir das gefallen, Masili? Woher die Erregung? Sie wollen doch nicht wieder mit diesem Teufelszeug anfangen, Herr Galilei. Barberini im Aufstieg, das Wissen wird eine Leidenschaft sein und die Forschung eine Wollust. Clavius hat recht. Diese Sonnenflecken interessieren mich. Schmeckt dir mein Wein, Ludovico? Er schmeckt mir. Würdest du so weit gehen, eines Mannes Wein oder Tochter anzunehmen, ohne zu verlangen, dass er seinen Beruf an den Nagel hängt. Was hat meine Astronomie mit meiner Tochter zu tun? Die Phasen der Venus ändern ihren Hintern nicht. Seien Sie nicht so ordinär! Ich hole sofort Virginia. Die Ehen in Familien wie der meinen werden nicht nur nach geschlechtlichen Gesichtspunkten geschlossen. Meine Frau wird auch im Kirchenstuhl unserer Dorfkirche Figur machen müssen. Du meinst, deine Bauern könnten es von der Heiligkeit der Gutsherrin abhängig machen, ob sie Pachtzinsen zahlen oder nicht? In gewisser Weise. Andrea, Fulgantio, holt den Messingspiegel und den Schirm. Legt ein Netz von Quadraten und Parallelkreisen über den Schirm. Wir müssen methodisch vorgehen. Darauf werfen wir das Sonnenbild unserer Augen wegen. Sie haben in Rom seinerzeit unterschrieben, dass Sie sich nicht mehr in diese Erde um die Sonnensache einmischen würden. Ach, das. Damals hatten wir einen rückschrittlichen Papst. Hatten, und seine Heiligkeit ist noch nicht einmal gestorben. Nahezu. Sollte seine Heiligkeit sterben, Herr Galilei, so wird der nächste Papst, wie groß immer seine Liebe zu den Wissenschaften sein mag, doch auch beachten müssen, wie groß die Liebe ist, welche die vornehmsten Familien des Landes zu ihm fügen. Gott machte die physische Welt, Ludovico. Gott machte das menschliche Gehirn. Gott wird die Physik erlauben. Ich sehe, Sie haben Ihre Vorbereitungen getroffen. Herr Galilei, die Mutter und ich leben 3/4 des Jahres auf dem Gut in der Campagna. Und wir können Ihnen bezeugen, dass unsere Bauern sich durch ihre Traktate über die Trabanten des Jupiter nicht beunruhigen. Ihre Feldarbeit ist zu schwer. Jedoch könnte es Sie verstören, wenn Sie erführen, dass frivole Angriffe auf die heiligen Doktrinen der Kirche nunmehr ungestraft blieben. Vergessen Sie nicht ganz, dass diese Bedauernswerten in Ihrem vertierten Zustand alles durcheinander bringen. Es sind wirkliche Tiere, Sie können sich das kaum vorstellen. Wenn Sie aufs Gut kommen, um sich über Kleinigkeiten zu beschweren, ist die Mutter gezwungen, vor Ihren Augen einen Hund auspeitschen zu lassen. Das allein kann Sie an Zucht und Ordnung erinnern. Ihr peitscht nicht nur Hunde, um sie in Zucht zu halten, wie Masili. Herr Galilei, Sie haben ein wunderbares Gehirn. Schade. Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie die Absicht haben, sich an der Diskussion über die neuen Erscheinungen öffentlich zu beteiligen. Soll ich schweigen? Sollen Sie sagen, Galilei wagt nicht den Mund aufzutun? Nach mir sieht man hin. Mensch, die Erde dreht sich. Das bin ich, der das sagt. Verstanden? Wenn ich schweige, bleibt sie wieder stehen. Galileo, jetzt werde ich dir etwas sagen. Ich habe meinen Sohn in Sünde fallen sehen für diese Experimente und Theorien und Observationen, und ich habe nichts machen können. Du hast dich aufgeworfen gegen die Obrigkeiten und sie haben dich schon einmal verwarnt. Die höchsten Kardinäle haben in dich hineingeredet wie in ein krankes Ross. Es hat eine Zeit lang geholfen, aber vor 2 Monaten, kurz nach Maria Empfängnis, habe ich dich wieder erwischt, wie du insgeheim mit diesen Observationen angefangen hast, auf dem Dachboden. Ich habe nicht viel gesagt, aber ich wusste Bescheid. Ich bin gelaufen und habe eine Kerze gespendet für den heiligen Josef. Es geht über meine Kräfte. Wenn ich allein mit dir bin, zeigst du Anzeichen von Verstand und sagst, du weißt, du musst dich verhalten, weil es gefährlich ist. Aber 2 Tage Experiment und es ist so schlimm mit dir wie je. Wenn ich meine ewige Seligkeit einbüße, weil ich zu einem Ketzer halte, das ist meine Sache. Aber du hast kein Recht, auf dem Glück deiner Tochter herumzutrampeln! Mit deinen großen Füßen! Holt das Teleskop. Sie werden für immer der Sklave ihrer Leidenschaften sein. Entschuldigen Sie mich, bei Virginia. Ich denke, es ist besser, ich sehe Sie jetzt nicht. Die Mitgift steht zu Ihrer Verfügung, jederzeit. Guten Tag. Das übersteht sie nicht. Sie können es ihr selber sagen. Na Also treten wir ein in die Beobachtung dieser Flecken an der Sonne, welche uns interessieren. Auf eigene Gefahr. Ohne zu viel auf den Schutz eines neuen Papstes zu zählen. Aber mit voller Zuversicht des Herrn Fabricius Sternschatten und die Sonnendünste von Prag und Paris zu zerstreuen und zu beweisen, die Rotation der Sonne. Mit einiger Zuversicht die Rotation der Sonne zu beweisen. Meine Absicht ist nicht, zu beweisen, dass ich bisher recht gehabt habe, sondern herauszufinden, ob ich sage, lasst alle Hoffnung fahren, ihr, die ihr in die Beobachtung eintretet. Vielleicht sind es Dünste. Vielleicht sind es Flecken. Aber bevor wir Flecken annehmen, welche uns gelegen kämen, wollen wir lieber annehmen, dass es Fischschwänze sind. Ja, wir werden alles noch einmal in Frage stellen. Und wir werden nicht mit 7 Meilenstiefeln vorwärts gehen, sondern im Schneckentempo. Und was wir heute finden, werden wir morgen von der Tafel streichen. Und erst wieder anschreiben, wenn wir es noch einmal gefunden haben. Und was wir zu finden wünschen, das werden wir gefunden mit besonderem Misstrauen ansehen. Also werden wir in die Beobachtung der Flecken an der Sonne eintreten, mit dem unerbittlichen Entschluss, den Stillstand der Erde nachzuweisen. Und erst wenn wir gescheitert sind, vollständig und hoffnungslos geschlagen und unsere Wunden leckend in traurigster Verfassung, werden wir zu fragen anfangen, ob wir nicht doch recht gehabt haben. Und die Erde sich dreht. Sollte uns aber dann jede andere Annahme als diese unter den Händen zerronnen sein, dann keine Gnade mehr mit denen, die nicht geforscht haben und doch reden. Nehmt das Tuch vom Rohr und richtet es auf die Sonne. Du hast ihn weggeschickt, Vater. Ich muss es wissen. So wollen Eure Heiligkeit Ihren sich nun versammelnden Doktoren aller Fakultäten, Vertretern aller heiligen Orden und der gesamten Geistlichkeit, welche alle in kindlichem Glauben an das Wort Gottes, niedergelegt in der Schrift, gekommen sind, Eurer Heiligkeit Bestätigung Ihres Glaubens zu vernehmen, mitteilen, dass die Schrift nicht länger für wahr gelten könne? Ich lasse nicht die Rechentafel zerbrechen! Nein! Dass es die Rechentafel ist, das sagen diese Leute. Sie schreien, die Zahlen zwingen uns, aber woher kommen ihre Zahlen? Jedermann weiß, dass sie vom Zweifel kommen. Diese Menschen Zweifeln an allem sollen wir die menschliche Gesellschaft auf den Zweifel begründen und nicht mehr auf den Glauben? Du bist mein Herr, aber ich zweifle, ob das gut ist. Das ist dein Haus und deine Frau, aber ich zweifle, ob sie nicht mein sein sollen. Und jetzt, wo unter der Pest, dem Krieg und der Reformation die Christenheit zu einigen Häuflein zusammenschmilzt, da richten diese Würmer von Mathematikern ihre Rohre auf den Himmel und teilen der Welt mit, dass eure Heiligkeit auch hier, in dem einzigen Raum, den man ihnen noch nicht bestreitet, schlecht beschlagen sind. Man könnte sich fragen, welch ein Interesse plötzlich an einer so abliegenden Wissenschaft wie der Astronomie ist es nicht, gleichgültig wie diese Kugeln sich drehen. Aber niemand in ganz Italien, das bis auf die Pferdeknechte hinab, durch das böse Beispiel dieses Florentiners von den Phasen der Venus schwatzt, denkt nicht zugleich an so vieles, was in den Schulen und an anderen Orten für unumstößlich erklärt wird und so sehr lästig ist. Was käme heraus, wenn diese alle schwach im Fleisch und zu jedem Exzess geneigt nur noch an die eigene Vernunft glaubten, die dieser Wahnsinnige für die einzige Instanz erklärt? Sie möchten erst einmal zweifeln, ob die Sonne Stillstand zu Gibeon ihren schmutzigen Zweifel an den Kollekten üben. Seit Sie über das Meer fahren, ich habe nichts dagegen. Setzen Sie Ihr Vertrauen auf eine Messingkugel, die Sie den Kompass nennen, nicht mehr auf Gott. Dieser Galilei hat schon als junger Mensch über Maschinen geschrieben. Mit den Maschinen wollen Sie Wunder tun. Gott brauchen Sie nicht mehr. Und dieser schlechte Mensch weiß, was er tut, wenn er seine astronomischen Arbeiten statt in Latein im Idiom der Fischweiber und Wollhändler verfasst. Das zeigt sehr schlechten Geschmack. Das werde ich ihm sagen. Er verhetzt die einen und besticht die anderen. Die oberitalienischen Seestädte fordern immer dringender für ihre Schiffe die Sternkarten des Herrn Galilei. Man wird ihnen nachgeben müssen, es sind materielle Interessen. Aber diese Sternkarten beruhen auf seinen ketzerischen Behauptungen. Man kann nicht die Lehre verdammen und die Sternkarten nehmen. Warum nicht? Man kann nichts anderes. Dieses Geschlurfe macht mich nervös! Entschuldigen Sie, wenn ich immer horche. Es wird Ihnen vielleicht mehr sagen, als ich es kann, Eure Heiligkeit. Sollen diese alle von hier weggehen, den Zweifel im Herzen? Schließlich ist der Mann der größte Physiker dieser Zeit. Das Licht Italiens und nicht irgendein Wirrkopf. Er hat Freunde. Da ist Versailles, da ist der Wiener Hof. Sie werden die heilige Kirche eine Senkgrube verfaulter Vorurteile nennen. Hand weg von ihm. Man wird praktisch bei ihm nicht weit gehen müssen. Er würde sofort nachgehen. Er kennt mehr Genüsse als irgendein Mann, den ich getroffen habe. Er denkt aus Sinnlichkeit zu einem alten Wein oder einem neuen Gedanken. Kann er nicht Nein sagen. Ich will keine Verurteilung physikalischer Fakten, keine Schlachtrufe wie die Kirche, die Vernunft. Das Getrampel in den Korridoren ist unerträglich. Kommt denn die ganze Welt? Nicht die ganze, aber ihr bester Teil. Das Alleräußerste ist, dass man ihm die Instrumente zeigt. Das wird genügen, Eure Heiligkeit. Herr Galilei versteht sich auf Instrumente. Und war ein Junitag, der schnell verstrich. und er war wichtig für dich und mich, für dich und mich, für dich und mich. Aus Finsternis trat Vernunft hervor, einen ganzen Tag stand sie vor der Tür, vor der Tür, vor der Tür. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, von der Gnaden, der Herr ist mit dir. Der Papst hat ihn nicht empfangen, es ist alles aus! Bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, von der Gnaden, der Herr ist mit dir. Bist du mit deinem Weib und mit deinem Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, von der Gnaden. Er war seine letzte Hoffnung. Sie werden ihn umbringen. Gegrüßet seist du, Maria, von der Gnade. Die Diskurse werden nicht zu Ende geschrieben. Meinst du? Da er niemals widerruft. Gegrüßet seist du, Maria, von der Gnade. Der Herr mit dir, du bist mit deinem Weib und mit deinem Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, von der Gnade. Er hätte nie aus der Republik Venedig weggehen dürfen. Da konnte er sein Buch nicht schreiben. Und in Florenz konnte er es nicht veröffentlichen. Man verbeißt sich immer in einen ganz nebensächlichen Gedanken, wenn man nachts wach liegt. Heute Nacht zum Beispiel dachte ich, ob sie ihm wohl seinen kleinen Stein lassen, den er immer in der Tasche mit sich herumträgt, seinen Beweisstein. Dahin, wo sie ihn hinführen, geht man ohne Taschen. Das werden sie nicht wagen! Und selbst wenn sie es ihm antun, wird er nicht widerrufen! Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Ich glaube es auch nicht. Und ich möchte nicht mehr leben, wenn er es täte. Aber Sie haben die Gewalt. Man kann nicht alles mit Gewalt. Vielleicht nicht. Er ist 23 Tage im Kerker gesessen. Sie betet, dass er widerrufen möge. Sie haben Ihren Beichtvater aus Florenz hierher kommen lassen. Herr Galilei wird bald hier sein. Er mag ein Bett benötigen. Man hat ihn entlassen. Man erwartet, dass Herr Galilei um 5 Uhr in einer Sitzung der Inquisition widerrufen wird. Die große Glocke von St. Markus wird geläutet und der Wortlaut des Widerrufs öffentlich ausgerufen werden. Ich glaube es nicht! Wegen der Menschenansammlungen in den Gassen wird der Galilei an das Tor hier hinter dem Inquisitionspalast gebracht werden. Der Mond ist eine Erde und hat kein eigenes Licht. Und so hat die Erde kein eigenes Licht und dreht sich um die Sonne. Und die Sonne ist das Zentrum der Welt und unbeweglich an ihrem Ort. Und die Erde ist nicht Zentrum und nicht unbeweglich. Und er ist es, der es uns gezeigt hat. Und mit Gewalt kann man nicht ungesehen machen, was gesehen wurde. Ich kann nicht mehr warten hier! Die Köpfen, die Wahrheit! Nichts! Er widersteht. Er widerruft nicht. Oh, wir Glücklichen. Also, es geht nicht mit Gewalt. Sie kann nicht alles. Also, die Torheit wird besiegt. Sie ist nicht unverletzlich. Also, der Mensch fürchtet den Tod nicht. 22. Juni 1633. Jetzt beginnt wirklich die Zeit des Wissens. Dies ist Ihre Geburtsstunde. Bedenkt, wenn er widerrufen hätte. Die Glocke von San Marco! Er ist nicht verdammt! Gegrüßet sei Maria von dem Namen. Ich, Galileo Galilei, Lehrer der Mathematik und der Physik in Florenz, schwöre ab, was ich gelehrt habe. Dass die Sonne das Zentrum der Welt ist und an ihrem Ort unbeweglich und die Erde ist nicht Zentrum und nicht unbeweglich. Ich schwöre ab, verwünsche und verfluche mit redlichem Herzen und nicht erheuchtem Glauben alle diese Irrtümer und Ketzereien sowie überhaupt jeden anderen Irrtum und jede andere Meinung, welche der Heiligen Kirche entgegen ist. Er soll weg! Weinschlauch! Schneckenfresser! Hast du deine geliebte Haut gerettet? Mir ist schlecht. Gebt ihm ein Glas Wasser. Ich, Galileo Galilei, Lehrer der Mathematik und der Physik in Florenz, schwöre ab, was ich gelehrt habe. Dass die Sonne das Zentrum der Welt ist und an ihrem Ort unbeweglich und die Erde ist nicht Zentrum und nicht unbeweglich. Ich schwöre ab, verwünsche und verfluche mit redlichem Herzen und nicht erheucheltem Glauben alle diese Irrtümer und Ketzereien sowie überhaupt jeden anderen Irrtum und jede andere Meinung, welche der Heiligen Kirche entgegen ist. Ich kann schon wieder gehen, wenn ihr mir ein wenig helft. Nein. Unglücklich das Land, das Helden nötig hat. Galilei ist ein ein Gefangener der Kirche bis zu seinem Tode, bis zu seinem Tode. Jetzt essen wir unsere gute Suppe und verschütten nicht den kleinsten Löffel. Denn wir wollen ja ärztliche Visite haben, den guten Dr. Bosciate aus Florenz. Und dann dürfen wir nicht vergessen, den Brief zu schreiben und uns beim Pater Inquisitor zu bedanken, dass er uns, ist die Suppe auch nicht zu heiß, den guten Doktor haben lässt. Hast du den Hafner bestellt, Virginia? Der Kamin ist immer noch nicht in Ordnung. Virginia? Nun? Es ist, wie ich Ihnen sagte, er kritzelt. Aber das bekomme ich alles zu Gesicht. Was soll das? Es ist ja übereinander gekritzelt. Weil ich ihm ein schon beschriebenes hingelegt habe. Er sieht doch nicht mehr. Aber es ist nahezu sicher, dass von mir Manuskripte herausgeschmuggelt werden. Schon die Dialoge über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme sind von hier nach Holland geschmuggelt worden. Vergessen Sie das nicht. Und jetzt ist wieder ein Brief nach Straßburg abgefangen worden, in dem ein Manuskript angemeldet wird. Es muss schon draußen sein. Wer hat es hinausgebracht? Hier ist der Passierschein. Der Hafner, Vater. Besser mit den Augen, Herr Galilei. Sie sind der Tonzeuer. Willard, haben Sie gefangen? Nicht sehr viel besser. Hat er das Buch bei sich? Nein, ich habe es zurückgebracht. Es wird langsam Winter, da sollte der Kamin in Ordnung sein. Ja, es zieht sehr. Warum wieder zurück? Sie wissen, es ist draußen. Suchen es also hier nicht. Wir hätten doch nicht nur die paar eingesunkenen Steine, sondern den ganzen oberen Schacht neu mauern sollen, Herr Galilei. Wohin soll ich es legen? Machen Sie, was wir richtig halten. Ich kann keine Zugluft aushalten. Geben Sie es mir. Das ist das dritte Mal, dass ich es Ihnen zurückbringen muss. Ist es sehr schlimm? Ich soll die abgeben. Von wem? Ich habe keine Gänse bestellt. Ich soll sagen, von einem Durchreise. Wohin lege ich es jetzt? Wo hatten wir es jetzt früher? Globus! Vater, ein Geschenk. Was ist das? Zwei Gänse. Ist dein Name dabei? Nein. Verstehe ich nicht. Ich könnte noch etwas davon essen. Du kannst doch nicht schon wieder hungrig sein. Gib Thymian zu und Äpfel. Was fehlt dem Kamin noch? Es ist alles faul oben. Wie ich gleich sagte, ich kann gar nichts machen ohne neue Ziegel. Guten Abend, Herr Galilei. Es liegt nicht an mir. Ich komme nächsten Donnerstag wieder, falls ich einen Einlassschein bekomme. Was denkst du? Nichts Besonderes. Wer mir die Gänse geschickt haben kann. Irgendjemand, der dich schätzt. Ich verlasse Florenz, um in Holland wissenschaftlich zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob er dich sehen will. Du bist nie gekommen. Frag ihn. Besuch. Er ist harmlos. Ist es Andrea? Ja. Soll ich ihn wegschicken? Nein. Führ ihn herein. Er war sein Schüler und so ist er jetzt sein Feind. Lasst mich allein mit ihm. Ich will hören, was er erzählt. Wie geht es Ihnen? Tritt näher. Was machst du? Erzähle von deiner Arbeit. Ich höre, es ist über Hydraulik. Ich gehe nach Holland. Man hat mir aufgetragen, mich nach Ihrem Befinden zu erkundigen. Ich befinde mich gut. Man schenkt mir große Aufmerksamkeit. Und das nicht nur von Seiten der Behörden. Durchreisende geben Gänse ab. Es freut mich, berichten zu können, dass Sie sich gut befinden. Ja, man schenkt mir große Aufmerksamkeit. Man gibt mir Papier und Feder. Meine Oberen sind keine Dummköpfe. Sie wissen, dass eingewurzelte Laster nicht von heute auf morgen abgebrochen werden können. Sie schützen mich vor misslichen Folgen, indem sie Seite für Seite wegschließen. Oh Gott. Sagtest du etwas? Durch die Tiefe meiner Reue habe ich mir die Gunst meiner Oberen so weit erhalten können, dass mir in bescheidenem Umfang wissenschaftliche Arbeiten unter geistlicher Kontrolle gestattet werden konnten. Auch wir hörten, dass die Heilige Kirche mit Ihnen zufrieden ist. Ihre völlige Unterwerfung hat die allzu Eifrigen belehrt, dass man nicht forschen soll, wenn es von den Oberen nicht gewünscht wird. Es wird versichert, dass die Oberen mit Genugtuung festgestellt haben, dass in Italien kein Werk mit neuen Behauptungen mehr veröffentlicht wurde. Seit Sie sich unterwarfen. Leider gibt es Länder, die sich der Obhut der Kirche entziehen. Ich fürchte, dass die irrtümlichen und verurteilten Lehren dort wenigstens weiter gefördert werden. Auch dort trat infolge Ihres Widerrufs ein für die Kirche erfreulicher Rückschlag ein. Nichts von Descartes? Nichts aus Paris? Doch. Auf die Nachricht von Ihrem Widerruf stopfte er seinen Traktat über die Natur des Lichts in die Lade. Federzoni schleift wieder Linsen in irgendeinem Mailänder Laden. Er kann nicht Latein. Ulgantio, unser kleiner Mönch, hat die Forschung aufgegeben und ist in den Schoß der Kirche zurückgekehrt. Der Herr sei gelobt. Ja. Ihre Person betreffend wurde eine Zeit lang viel disputiert. Einige Ihrer früheren Freunde bestanden darauf, Sie hätten widerrufen der Dienste wegen, die Sie der Physik am Leben bleibend noch erweisen könnten. Kurz nach meinem Prozess haben mir einige Leute, die mich von früher kannten, allerlei hochgesinnte Absichten unterschoben. Ich lehne das ab. Nach sorgfältiger Erwägung aller Umstände, der Entschuldigenden wie der anderen, kann man nicht der Meinung sein, dass jemand aus irgendeinem anderen Grund zu einem solchen Gehorsam finden könnte, als aus einer zu großen Furcht vor dem Tode. So war es kein Plan? Es war keiner. Viele erinnern sich, dass sie damals einiger Notierungen wegen zur Pestzeit in der Stadt geblieben sind. Die Pest ist nicht so tödlich. aber sie kämpften dafür, dass die Autorität von Menschen auf Meinungen und von Meinungen auf Fakten übertragen würde. Auch ob nicht Zweifel gut sei und ob nicht verfochten werden sollte, was Gründe und Beweise für sich hat. Wer sollte noch für diese kühnen neuen Lehren sprechen, nachdem eine ihrer Autoritäten sie der Lüge geziehen hatte? Mein Beweisstein. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Jedoch höre ich ihn noch beim Niederfallen. Autorität. Ich frage mich, wann die Wissenschaft ohne Autorität wird auskommen können. Die Autorität des Archimedes zum Beispiel dauerte sehr kurz, obwohl er die Wahrheit gelehrt hat, aber die des Aristoteles, der die Unwahrheit lehrte, dauerte 2000 Jahre. Autorität und keine Wahrheit gehören wohl zusammen. Und ebenso gehören zusammen Wahrheit und keine Autorität. Die Physik und die Astronomie werden über meinen Fall zur Tagesordnung übergehen. Bestimmt. Aber Sie standen nicht nur für eine bestimmte Lehre von der Bewegung der Gestirne. Davon darf nicht gesprochen werden. Sondern, und mehr noch, für die Freiheit und das Recht zu denken überhaupt, sodass viele Ihnen allenthalben mit Auge und Ohr folgten. Als diese Sie nun widerrufen hörten, schienen nicht nur bestimmte Gedanken über Gestirnbewegungen in Verruf gebracht, sondern das Denken selber! So ist es. Ich bin der Meinung, dass ich alles zerstört habe, was es an Versuchen gab, die dem blinden Glauben schädlich sind. Der Herr sei gelobt! In meinen freien Stunden, deren ich viele habe, bin ich meinen Fall durchgegangen und habe darüber nachgedacht, wie in den Augen der wissenschaftlichen Welt, der ich nicht mehr angehöre, mein Verhalten erscheinen muss. Sie wird zu erwägen haben, ob sie sich damit begnügen kann, dass ihre Mitglieder an sie eine bestimmte Anzahl von Sätzen abliefern, sagen wir über fallende Körper oder die Bewegungen gewisser Gestirne. Ich habe mich, wie erwähnt, von der Denkweise der Wissenschaft ausgeschlossen. Jedoch nehme ich an, dass sie bei Gefahr der Verkümmerung nicht imstande sein wird, ihren Mitgliedern alle weitergehenden Verpflichtungen zu erlassen, zum Beispiel die Verpflichtung an der Aufrechterhaltung ihrer selbst, der Wissenschaft als Wissenschaft, mitzuarbeiten. Selbst ein Wollhändler muss außer billig einzukaufen und solide Wolle zu liefern, auch noch darum besorgt sein, dass der Handel mit Wolle überhaupt erlaubt ist und vor sich gehen kann. Demzufolge kann ein Mitglied der wissenschaftlichen Welt nicht auf seinen etwaigen Verdienst als Forscher verweisen, wenn er versäumt hat, seinen Beruf als solchen zu verteidigen gegen alle Gewalt. Denn die Wissenschaft beruht darauf, dass man die Fakten nicht den Meinungen unterwerfen darf, sondern die Meinungen den Fakten unterwerfen muss. Sie ist nicht in der Lage, diese Sätze einschränken zu lassen und sie nur für einige Meinungen und die Fakten aufzustellen. Die Wissenschaft befindet sich nämlich mit der gesamten Menschheit in einem Boot. So kann sie nicht etwas sagen, was geht's mich an, wenn am anderen Ende des Bootes ein Leck ist. Die Wissenschaft kann Menschen, die es versäumen, für die Vernunft einzutreten, nicht brauchen. Sie muss sie mit Schande davonjagen. Denn sie mag so viele Wahrheiten wie immer wissen. In einer Welt der Lüge hätte sie keinen Bestand. Hätte ich widerstanden. Die Naturwissenschaften hätten so etwas Ähnliches wie einen hippokratischen Eid der Ärzte entwickeln können. Das Gelöbnis, ihr Wissen einzig zum Wohle der Menschheit anzuwenden. Wenn die Hand, die sie füttert, ihr gelegentlich und ohne Warnung an die Gurgel greift, wird die Menschheit sie abhauen müssen. Das ist der Grund, warum die Wissenschaft einen Menschen wie mich nicht in ihren Reihen dulden kann. Aber in die Reihen der Gläubigen bist du aufgenommen. So ist es. Er ist harmlos, ich sage das Ihnen. Leider muss ich gestehen, dass ich Rückfälle habe. Was meinen Sie damit? Ich geriet bei dem Versuch, die absolute Richtigkeit der kirchlichen Meinungen mit unumstößlichen Beweisen und Gründen zu versehen, wieder ins Forschen. Denn mein Fleisch ist schwach. Ich gestehe, dass ich noch ein Buch geschrieben habe. Die Welt weiß aber nichts davon. Nein, aber ich habe es geschrieben. Es muss schwierig sein, unter diesen Umständen zu arbeiten. Ich bin ein Sklave meiner Gewohnheiten. Und meine Strafe wird einmal hart sein. Sagtest du etwas? Ich lebe nun in ständiger Furcht, dass diese Schrift irgendwie in unrechte Hände kommen und im Ausland gelesen werden könnte. Sicher wäre so etwas aber nicht möglich ohne Sie. Gegen meinen Willen, mein Lieber, gegen meinen Willen. Ich bin ein alter Mann und es ist leicht, mir alles wegzunehmen. Das Buch liegt im Globus. Die Diskursion ist unter Rock. Das wird eine neue Physik begründen. Mein Vorsatz ist es, eine sehr neue Wissenschaft aufzustellen, handelnd von einem sehr alten Gegenstand, der Bewegung. Ich habe durch Experimente einige ihrer Eigenschaften entdeckt, die wissenswert sind. Diese Anfänge einer neuen Physik, kannst du sagen, aus trüber Quelle stammt, hast du irgendwo gefunden. Der Name des Verfassers hatte einmal einige Bedeutung in der wissenschaftlichen Welt, aber der hat sich als ein Lügner entpuppt. So müssen diese Blätter mit äußerster Vorsicht geprüft werden. Denn sie stehen auf nichts als sich selbst. Willst du nun gehen? Mir ist, als ob ein Turm einstürzt, von ungeheurer Höhe und für unerschütterlich gehalten. Aber möglicherweise zeigt es sich, wenn der Staub sich verzieht, dass die 12 oberen Stockwerke gefallen sind, aber die 30 unteren noch stehen. Der Bau könnte fortgeführt werden. Ist es das, was Sie meinen? Ich sehe nicht mehr, Andrea, ich glotze nur noch. Du lehrst jetzt selber. Kannst du es dir leisten, eine Hand wie die meine zu nehmen? Geh jetzt. Die Wissenschaft kennt nur ein Gebot, den wissenschaftlichen Beitrag. Und den habe ich geliefert. Willkommen in der Gosse. Bruder in der Wissenschaft und Vetter im Verrat. Geheiligt sei unsere Schachende. Weißwaschende, todfürchtende Gemeinschaft. So sind Sie nicht mehr der Meinung, dass ein neues Zeitalter angebrochen ist? Doch. Einige Erlebnisse hätten dich zu einer ganz falschen Ansicht bringen können über das, was wir immer die Zukunft der Vernunft genannt haben. Aber ein einzelner Mann kann sie weder zur Geltung noch in Verruf bringen. Sie ist eine zu große Sache. Die Vernunft ist eine Sache, in welche die Menschen sich teilen. Sie ist nämlich die Selbstsucht der gesamten Menschheit. Diese Selbstsucht ist zu schwach. Aber selbst ein Mensch wie ich kann ja noch sehen, dass die Vernunft nicht am Ende ist, sondern am Anfang. Ich bleibe auch dabei, dass dies eine neue Zeit ist. Sollte sie aussehen wie eine blutbeschmierte alte Vettel, dann sehe eben eine neue Zeit so aus. Der Einbruch des Lichts erfolgt in die allertiefste Dunkelheit. Während an einigen Orten die größten Entdeckungen gemacht werden, welche die Glücksgüter der Menschen unermesslich vermehren müssen, liegen sehr große Teile dieser Welt ganz im Dunkel. Die Finsternis hat dort sogar noch zugenommen. Nacht, wenn du durch Deutschland fährst, die Wahrheit unter dem Rock. Jemand, der hier durchkommt, hat mir Gänse geschickt. Ich esse immer noch gern. Wir haben Besucher aus der Vergangenheit nicht gern. Sie regen ihn auf. Hinsichtlich Ihrer Einschätzung des Verfassers, von dem wir sprachen, weiß ich Ihnen keine Antwort. Aber ich kann mir nicht denken, dass Ihre mörderische Analyse das letzte Wort sein wird. Besten Dank, Herr. Ich frage mich, wer die Gänse geschickt hat. Nicht Andrea. Vielleicht nicht. Wie ist die Nacht? Hell. Gedenkt des Ends, das Wissen flüchtete über die Grenz. Wir, die wissensdurstig sind, er und ich, wir blieben dahin. Ihr, die auf Erden lebten, ach und weh, aufsammelt eure schwachen Lebensgeister und lernt vom guten Doktor Galilei des Erdenglückes großes ABC. War des Menschen Kreuz von je. Wer wär nicht auch mal gern sein eigener Herr und Meister, sein eigener Herr und Meister.